schönen guten Abend bei Sachzwang FM. Heute Stimmen zum Ukraine-Krieg. Die Nerven liegen blank. Kommentare und Analysen, Kontroversen und Hintergründe. Mit Beiträgen von Helmut Dahmer, Maxim Kasakow, Jörn Schulz, Rainer Trampert, Peter Korek, Fabian Lehr, Ernst Lohoff und Thomas Kurnitsch. Die Ukraine war und ist, wie der Name sagt und ein Blick in den Atlas bestätigt, ein Grenzland. Von Moldawien im Südwesten bis Russland im Osten und Südosten hat die heutige Republik Ukraine, der zweitgrößte europäische Flächenstaat nach Russland, gemeinsame Grenzen mit 7 Staaten. Außer den genannten sind das Rumänien, Ungarn, die Slowakei, Polen und Belarus. Die Bevölkerungsmehrheit stellen bei einer Gesamtbevölkerung von über 50 Millionen ethnische Ukrainer mit knapp 38 Millionen, die größte Minderheit bilden etwa 8 Millionen ethnische Russen. Es gibt auf ukrainischem Territorium etwa 100 weitere ethnische Minderheiten und auf der Krimhalbinsel machen die aus der Deportation nach Usbekistan zurückgekehrten Tataren etwa 12% der dortigen Bevölkerung aus. Kerstin Jobst nennt in ihrem Standardwerk die Ukraine eine komplexe polyethnische Kontaktzone. 2/3 der Ukrainer beherrschen Russisch als Muttersprache oder Zweitsprache. Reines Ukrainisch wird vor allem in der Westukraine gesprochen. Die meisten Ukrainer bedienen sich einer ukrainisch-russischen Mischsprache. In den vergangenen 1000 Jahren gab es auf dem heutigen ukrainischen Gebiet nur selten selbstständige staatliche Gebilde. Das zwischen dem 10. und 13. Jahrhundert bestehende Kiewer Reich, die sogenannte Rus, auf die sich der russische wie der ukrainische Nationalstaat als auf ihren Ursprung berufen, geriet zunächst unter mongolische, dann unter litauische und polnische Oberherrschaft. Der in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts gebildete kosakische Hetmanstaat gehörte im langen 19. Jahrhundert zum Zarenreich. Verschiedene Versuche, nach 1917 eine unabhängige ukrainische Republik zu bilden, scheiterten. Die 1919 proklamierte ukrainische Sowjetrepublik wurde 1922 der UdSSR eingegliedert. 1939 und 1945 entstand durch Gebietserweiterungen das heutige ukrainische Staatsgebiet, das 1954 noch um die Halbinsel Krim erweitert wurde. Und 1991, nach dem Zusammenbruch der UdSSR, schließlich die politische Unabhängigkeit erlangte. Die heutige Ukraine hat mehr als andere Gesellschaften an der unbewältigten Erbschaft des barbarischen 20. Jahrhunderts zu tragen. Mit Polen, den baltischen Staaten und Belarus gehörte sie zu den von Timothy Snyder sogenannten Bloodlands oder Killing Fields, in denen die beiden großen Menschenfresserregime des vorigen Jahrhunderts, das deutsche und das russische, die diese Länder untereinander aufteilten und abwechselnd besetzt hielten, ihre entsetzlichen Untaten verrichteten, die etwa 14 Millionen zivile Opfer forderten. Die damaligen Ukrainer, in ihrer Mehrheit Bauern, wurden zu Beginn der 30er Jahre Opfer der sowjetischen Zwangskollektivierung und der ihr folgenden Hungersnot, die von der Moskauer Führung zur Brechung des bäuerlichen und nationalen Widerstands eingesetzt wurde, des sogenannten Holodomor. Die politisch aktive Schicht fiel, soweit sie sich nicht in den Dienst der stalinistischen Repression und Propaganda stellte, dem großen stalinistischen Terror in der zweiten Hälfte der 30er Jahre zum Opfer, den Isaac Deutscher als einen politischen Genozid charakterisiert hat. 1941 hielten nicht wenige Ukrainer die deutschen Truppen für Befreier Nationalistische Gruppen hofften, eine neue staatliche Unabhängigkeit durch Kollaboration zu erkaufen. Den vielen ukrainischen Helfershelfern bei der Ausrottung der ukrainischen und europäischen Judenheit, bei den Pogromen und Massenerschießungen unter deutscher Besatzung und im NS-Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion, bei dem auch die berüchtigten ukrainischen SS-Verbände zum Einsatz kamen, standen später zahlenmäßig vielleicht noch mehr ukrainische Partisanen und Rotarmisten gegenüber, die gegen die zurückweichenden deutschen Truppen kämpften. Das Gebiet der heutigen Ukraine war während der ganzen Epoche der Massenmorde sowohl das Zentrum der stalinistischen wie der nationalsozialistischen Mordkampagnen, schreibt Timothy Snyder. Etwa 3,5 Millionen Menschen fielen den stalinistischen Mordmaßnahmen zwischen 1933 und 1938 zum Opfer und weitere 3,5 Millionen deutschen Mordmaßnahmen zwischen 1941 und 1944. Noch einmal rund 3 Millionen Ukrainer fielen im Kampf oder starben infolge des Krieges. Die Geschichte, die ja in hohem Maße eine Geschichte der Untaten, also eine Mordgeschichte ist, wird ethnozentrischen Interessen entsprechend stilisiert, teils beschönigt, teils verleugnet. So entstehen Legenden, die mit Zähnen und Klauen gegen Versuche, sie einer Realitätsprüfung zu unterziehen, verteidigt werden. Die noch immer nachwirkende nachstalinistisch-russische Geschichtslegende leugnete oder beschönigte den Holodomor, verschwieg den Massenterror der 30er Jahre, verhehlte die Abmachungen über die Aufteilung Osteuropas im Molotow-Ribbentrop-Pakt, die Deportationen aus den besetzten Gebieten und den Massenmord an polnischen Offizieren in Katyn. Sie ignorierte den Holocaust. Von dem Vierteljahrhundert stalinischer Herrschaft blieb im Mythos als Deckerinnerung nur der Sieg über den Faschismus im sogenannten Großen Vaterländischen Krieg übrig. In der Anfang der 90er Jahre unabhängig gewordenen Ukraine ist nach und nach, vor allem im Hinblick auf die große Hungersnot Anfang der 30er Jahre, von nonkonformen Historikern eine realistische Revision der sowjetischen Geschichtslegende erarbeitet worden. Aber diese Revision ist noch längst nicht ins allgemeine Bewusstsein vorgedrungen. Was geschehen ist, aber nicht zu Bewusstsein kommt, wird zum Spuk. Über den Killing Fields der Ukraine, wie über den Polens, Belarus und Russlands, suchen die Geister der ermordeten Millionen die gegenwärtig Lebenden heim. Nachdem von Stalins Nationalbolschewismus nur der Nationalismus übrig geblieben ist, von der Sowjetunion das Projekt einer Eurasischen Union, grassiert bei rechtsextremen paramilitärischen Schlägertrupps in Russland wie in der Ukraine die Identifikation mit dem Aggressor. Die Marginalisierten suchen ihre Ohnmacht zu kompensieren, indem sie in Moskau oder in Kiew noch einmal als SA und SS auftreten. Ostukrainer, die sich an der Moskauer Berichterstattung orientieren, wähnen, es gelte noch einmal, wie Anfang der 40er Jahre, die Faschisten zurückzuschlagen, die Kiew besetzt halten und auf Stalino-Donetsk vorrücken. Nach der Auflösung der Sowjetunion vollzog sich auch in der unabhängig gewordenen Ukraine die Umwandlung des Staatseigentums in Privateigentum und die Verwandlung der politisch herrschenden Nomenklatura in eine kapitalistische Klasse, deren politisch-ökonomische Führung seither die sogenannten Oligarchen stellen. Als Kornkammer, schwerindustrielles Zentrum, was den Donbass betrifft, und Kreuzpunkt von Nord-Süd- und West-Ost-Handels- und Energieströmen war und ist die Ukraine für ihre Nachbarstaaten und für die Machtblöcke, denen diese angehören, ebenso von Interesse wie als Einflusszone. Wurde im 20. Jahrhundert vor allem militärisch um die Ukraine gekämpft, so ist seit der Erlangung staatlicher Unabhängigkeit zwischen West und Ost ein Tauziehen um Handelsvorteile und politisch-militärischen Einfluss im Gange. Beide Seiten, die EU und die USA auf der einen, Russland auf der anderen Seite versuchen mit Beratern und Agenten, mit Geld und Waffenlieferungen Einfluss auf die ukrainische Politik zu nehmen. Da die ukrainische Wirtschaft seit der Erlangung der Unabhängigkeit, besonders im Gefolge der Wirtschaftskrise von 2008, den Lebensstandard der Mehrheit nicht fühlbar gehoben hat und deren Möglichkeiten zu demokratischer Beteiligung und Elitenkontrolle sich nicht eben vermehrt haben, tendiert in Ermangelung einer wirklichen innerukrainischen Alternative ein Teil der aktiven Bevölkerung im Osten zum Wiederanschluss an Russland. Ein Teil der aktiven Bevölkerung im Westen zu einem Wirtschaftsverbund mit der EU. Schon in der sogenannten Orangenen Revolution der Nullerjahre zeichnete sich ab, dass der West-Ost-Interessenkonflikt in Verbindung mit zentrifugalen Kräften in der Ukraine selbst zu einer Zerreißprobe für die Republik werden könnte. Die Dnipro-Linie, die die lange Zeit habsburgisch oder polnisch geprägte Westukraine kulturell von der russisch dominierten Ostukraine trennt, erwiese sich dann als Sollbruchstelle. Die seit eh und je bestehende sprachliche und religiöse Differenz zwischen den Ukrainern des Westens und des Ostens könnte der disproportionalen narzisstischen Reaktion auf kleine Unterschiede der Lebensführung entsprechend zum Motiv für eine neuerliche Teilung der Ukraine werden. Ende der 1930er Jahre erstreckte sich die ukrainische sozialistische Sowjetrepublik über drei Viertel der heutigen Ukraine. Gebiete, die überwiegend von Ukrainern bewohnt wurden, gehörten außerdem zu Polen, Rumänien und der Tschechoslowakei. Die westlichen Demokratien entschieden sich gegen den Schutz der Tschechoslowakischen Republik vor den Ansprüchen Adolf Hitlers. Bei der Zerschlagung des Landes im März 1939 wurde die Karpaten-Ukraine als neuer Staat ausgerufen. Drei Tage später hat sie Ungarn, ein Verbündeter des Dritten Reichs, besetzt. Am 1. September 1939 griff das Deutsche Reich Polen an. Entsprechend dem deutsch-sowjetischen Nicht-Angriffspakt besetzte die Rote Armee die von Ukrainern besiedelten Gebiete in Polen und Rumänien. Mit der Zusammenfassung der ukrainischen Gebiete in einen Staat erfüllte sich der Traum der ukrainischen Nationalbewegung. Die erste Euphorie kippte aber schnell in eine massenhafte Unzufriedenheit. Waren in der ukrainischen Sowjetrepublik die Bolschewiki als Bürgerkriegsgewinner an die Macht gekommen, so wurde der Westukraine die Sowjetmacht von außen aufgedrängt. Entwicklungen, die sich in der USSR über zwei Jahrzehnte hingezogen hatten, wurden hier in zwei Jahren nachgeholt. Anfangs die Verteilung von Grund und Boden an die Bauern und die Ukrainisierung der Kultur- und Sprachpolitik. Fast zeitgleich aber auch die Gründung von Kolchosen und Massenrepressionen. Nach dem Plan der Nazis sollte die Ukraine eine Kolonie des Deutschen Reichs werden. Die nationalsozialistische Rassentheorie sah Ukrainer als Untermenschen an, die von den Ariern geführt werden mussten. Einen Teil der ansässigen Bevölkerung erwartete die Vernichtung, den Rest sklavenähnliche Lebensumstände. Die Ukraine sollte das Deutsche Reich mit Lebensmitteln und Rohstoffen beliefern und auf ihrem Territorium sollten sich schrittweise Vertreter der sogenannten höheren Rasse ansiedeln. Am 22. Juni 1941 überfiel das Deutsche Reich die Sowjetunion. Zu diesem Zeitpunkt lebten fast 42 Millionen Menschen in der Sowjetukraine. Jeder sechste von ihnen würde später in der Roten Armee kämpfen. Die Hälfte davon würde fallen. 50% der Überlebenden würden kriegsversehrt heimkehren. Die deutsche Kriegsgefangenschaft bedeutete in fast 60% der Fälle den Tod durch Hunger oder Krankheiten. Und das war bewusst die Politik der Nazis. Jeder zwölfte Bürger der Sowjetukraine wurde in den Osten evakuiert und arbeitete unter schwierigsten Bedingungen im Ural, in Sibirien und Zentralasien für die Front. Von denen, die im besetzten Gebiet zurückblieben, starb jeder siebte. Die Besatzer exekutierten Menschen aufgrund ihrer Nationalität, ihrer Parteizugehörigkeit, realer oder erfundener Kontakte zur Widerstandsbewegung, des kleinsten Ungehorsams oder einer psychischen Erkrankung. Eine Eine künstliche Hungersnot erfasste die größten Städte der Ukraine. Die Zerstörung des Gesundheits- und Sozialsystems führte zu einer erhöhten Sterblichkeit. Die Besatzer konnten ihre Pläne zur Ausbeutung der ukrainischen Wirtschaft aber trotzdem nicht umsetzen und praktisch nur Arbeitskräfte abziehen. 2,5 Millionen junge Männer und Frauen wurden zur Zwangsarbeit ins Deutsche Reich geschickt. Wem es unter der Besatzung gelang, sein Leben und seine Freiheit zu bewahren, der litt unter einer massiven Verschlechterung der Lebensbedingungen. 10 Millionen Menschen verloren ihr Dach über dem Kopf. Durch die Unterernährung verringerte sich die durchschnittliche Körpergröße von Jugendlichen um 5%. Ein Drittel der militärischen und zivilen Verluste der Sowjetunion fällt auf die Ukraine. Als die Besatzung endete, waren von den 42 Millionen Einwohnern noch 27,5 Millionen übrig. Die Bevölkerungszahlen der Vorkriegszeit wurden erst Anfang der 60er Jahre wieder erreicht. In der Besatzungszeit kämpfte die Mehrheit der Menschen ums Überleben. Kollaboration und Widerstand existierten zeitgleich. Die ersten prosowjetischen Widerstandsgruppen wurden von Soldaten der Roten Armee, die einem Kessel entkamen oder aus der Gefangenschaft flohen, von Kommunistinnen, Komsomolzen und parteilosen Jugendlichen gegründet. Die Nazis versuchten, den Widerstand zu brechen und verwüsteten jene Dörfer, in denen sie Unterstützer der Partisanen vermuteten. Das Massaker im Dorf Gurykivka war die größte Strafaktion dieser Art im Zweiten Weltkrieg. Die Repressionen riefen jedoch den gegenteiligen Effekt hervor. Die Partisaneneinheiten wuchsen. Bis zu 200.000 Bürgerinnen der Sowjetukraine durchliefen sie. Gleichzeitig dienten nahezu 250.000 Ukrainer in der Wehrmacht, Waffen-SS und Hilfspolizei. Unter ihnen waren sowohl Nationalisten als auch Gefangene, die sich so vor dem Hungertod retteten. Zu Kriegsbeginn kollaborierte die westukrainische Partei Organisation ukrainischer Nationalisten, OUN, mit dem Dritten Reich und kämpfte in den Reihen der Wehrmacht. Die OUN wollte einen totalitären Staat unter dem Protektorat des Reiches gründen. Diese Pläne wurden aber von der nationalsozialistischen Führung nicht unterstützt. Nach der Niederlage der Wehrmacht bei Stalingrad formierte Stepan Banderas Fraktion der OUN eine eigenständige Streitkraft, die ukrainische Aufstandsarmee UPA. Die Sowjetukraine der Vorkriegszeit war ein Land von 5 Ethnien. Der Krieg fegte ganze Gemeinden, die hier jahrhundertelang gelebt hatten, für immer von der Landkarte. Bereits im Juni 1941 begannen Nazis und Kollaborateure mit der Vernichtung von Juden. In der Westukraine fanden unter Beteiligung der OUN Pogrome statt. Im September desselben Jahres führten die Nazis im Kiewer Babinjar die größte Erschießungsaktion des Holocausts durch. Juden wurden in Ghettos zusammengedrängt und in Todeslager transportiert. Jedes vierte Holocaust-Opfer kam aus der Ukraine. Die nationalsozialistische Rassentheorie sah auch die totale Vernichtung der Krimtschaken und Roma vor. Zu Beginn des Kriegs verfolgten die Sowjets die polnische Minderheit in Galizien und Wolinien. In den Jahren 1943-44 wurden die Polen dann zur Zielscheibe der OUN, die sich eine ethnisch homogene Ukraine vorstellte. 60 bis 100.000 Menschen fielen den ethnischen Säuberungen zum Opfer. Während die Nazis vorhatten, sogenannte rassisch minderwertige Völker auszurotten, ließ Stalin jene Minderheiten deportieren, die ihm unzuverlässig erschienen. 1941 deportierten sowjetische Behörden 500.000 Volksdeutsche nach Sibirien und Kasachstan. 350.000 flohen gemeinsam mit der Wehrmacht aus der Ukraine. Nach der Rückkehr der Sowjets wurden 200.000 Krim-Tataren nach Zentralasien deportiert. 20-46% des gesamten krimtatarischen Volkes kamen dabei ums Leben. Erst 40 Jahre danach konnten sie auf die Krim zurückkehren. In der Ost- und Zentralukraine empfand die Mehrheit der Bevölkerung die Rückkehr der Roten Armee als Befreiung, in der Westukraine hingegen als erneute Okkupation. Zum wiederholten Male brach hier eine Welle der Gewalt aus. Ein Partisanenkrieg der UPA gegen die Sowjetmacht. Auf beiden Seiten gab es vorwiegend zivile Opfer. Die befreite Tschechoslowakei trat Transkarpatien an die Sowjetukraine ab. Polen und die Sowjetunion organisierten die Zwangsumsiedlungen der ukrainischen und polnischen Bevölkerung. Im Laufe der Aktion Weichsel wurden an die 150.000 Ukrainerinnen aus Ostpolen in die wiedergewonnenen polnischen Gebiete deportiert. Als die Wehrmacht in Europa niedergerungen wurde, bestand die Rote Armee zu einem Drittel aus Bürgern der Sowjetukraine. Der Ukrainer Oleksiy Berest war im Mai 1945 am Hissen der Roten Flagge auf dem Reichstag beteiligt. Ein anderer Ukrainer, General Kusma Derevyanko, setzte dem Zweiten Weltkrieg ein Ende, indem er im Namen der Sowjetunion die Kapitulation Japans mit unterzeichnete. Zusätzlich zu den Millionen Leben und der kulturellen Vielfalt verlor die Ukraine auch einen Großteil ihres Gesamtvermögens. Die Ukraine war ein Agrarland. In den 30ern entstand hier jedoch einer der weltweit mächtigsten Industriekomplexe. Diese forcierte Industrialisierung wurde mit Menschenleben bezahlt. Über 3 Millionen Dorfbewohnerinnen verhungerten und Hunderttausende litten unter den Repressionen. 1941 wurden 550 Unternehmen in den Osten evakuiert. Das war die größte Umsiedlung der materiellen Werte in der Weltgeschichte. Die Rote Armee zerstörte auf ihrem Rückzug alles, was nicht verlegt werden konnte. So wurde zum Beispiel das Symbol der Industrialisierung der Ukraine, das Wasserwerk von Saporischschja, gesprengt. Andere Betriebsstätten wurden beim Bombardement zerstört oder verfielen während der Besatzungszeit. Die materiellen Verluste der Ukraine machten 40% der gesamtsowjetischen Verluste aus. Die Industrieproduktion fiel um 75%. Die verlegte Industrie produzierte im Hinterland weiter, wurde aber nach der Befreiung der Ukraine nicht zurückgeholt. Die geschwächte Republik musste die Kraft für noch einen Industrialisierungsschub aufbringen. Und das gelang ihr auch. Bereits nach 5 Jahren erreichten die Wirtschaftsindikatoren ihr Vorkriegsniveau. Der Krieg änderte auch die Geschlechterverteilung tiefgreifend. In der Altersgruppe 18 bis 29 kam auf 3 Frauen ein Mann. Der Wiederaufbau nach dem Krieg hatte ein überwiegend weibliches Gesicht. Die ersten Nachkriegsjahre waren sehr schwierig. Die Städte glichen Ruinen und die Dörfer machten eine weitere Hungersnot durch. Auch die Hoffnungen auf eine Liberalisierung des stalinistischen Regimes nach Kriegsende erfüllten sich nicht. Die Ukraine erhielt internationale Anerkennung für ihre Rolle im Zweiten Weltkrieg, als sie im April 1945 zur Mitbegründerin der Vereinten Nationen wurde. Bald verwandelte sich die Ukraine zur technologisch fortschrittlichsten Republik der Sowjetunion. 1950 wurde in Kiew die erste kleine elektronische Datenverarbeitungsanlage Europas gebaut. Stalins Tod im Jahr 1953 bereitete schließlich den Weg für Reformen und die Entstalinisierung. All das wäre ohne den Sieg über die Nationalsozialisten undenkbar. Die Probleme in seiner Partei kannte Wladimir Iljitsch Lenin gut. Kratze an manch einem Kommunisten und du wirst auf einen großrussischen Chauvinisten stoßen, witzelte er 1919. Er wäre aber wohl sehr erstaunt darüber gewesen, dass dieser großrussische Chauvinismus mehr als 100 Jahre später unter Linken in Deutschland auf so viel Verständnis und Sympathie stößt. Obwohl es selbst nach Maßstäben nationalistischer Ideologie eine recht gewagte Konstruktion ist, aus einer im Frühmittelalter erfolgten Staatsgründung auf dem Gebiet der heutigen Ukraine unter Führung von Kriegskaufleuten aus dem heutigen Schweden einen russischen Besitzanspruch abzuleiten, wird die auf dieser Mythologie basierende aggressive Außenpolitik Putins von manchen Linken gerechtfertigt. Das ist seltsam. Nach internationalem Recht ist die Sachlage klar. Dieses garantiert die Unverletzlichkeit der Grenzen, die Russland überdies der Ukraine als Gegenleistung für deren Verzicht auf sowjetische Atomwaffen 1994 im Budapester Memorandum explizit zugesichert hat. muss ein Rechtssystem, das die Beziehungen zwischen Staaten mehr schlecht als recht regelt, für Linke nicht maßgeblich sein. Schließlich gibt es dann noch den Klassenstandpunkt mit allem, was dazugehört, etwa Gewerkschafts-, Versammlungs- und Meinungsfreiheit. Da sich schwerlich behaupten lässt, dass es um die Werktätigen und ihre Freiheiten in Russland besser bestellt sei als in der Ukraine, gibt sich die putinistische Linke als Vertreterin geopolitischer Weisheit und Mäßigung. In Verbindung mit dem in dieser Linken verbreiteten Anti-Amerikanismus ermöglicht das eine kaum kamouflierte Parteinahme für Russland. Der natürliche Verbündete ist da der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft, mit dessen Geschäftsführer Harms der Linksparteiabgeordnete Ernst 2020 im Wirtschaftsausschuss des Bundestags für Nord Stream 2 warb. Mag eine derart offene Parteinahme noch selten sein, so bedeutet die Ablehnung von Sanktionen gegen Russland de facto Unterstützung für die deutsche Exportwirtschaft. Trotz allem, was sich gegen den linken Antiimperialismus während des Kalten Krieges sagen lässt, und das ist eine Menge, muss man doch konstatieren, dass es damals zumindest um Befreiung gehen sollte. Dieser Antiimperialismus war nicht frei von völkischer Romantik, die eine vermeintlich authentische Kultur der hohlen US-amerikanischen Konsumwelt gegenüberstellte. Doch nur wer sich zu Sozialismus und Frauenrechten bekannte, wurde dem Lager der Befreiung zugeordnet. Das führte oftmals zu Raidwashing, einer abenteuerlichen, nicht selten verlogenen Argumentation, die sogenannte nationale Befreiungsbewegungen und Staaten, die auf einem angeblich nicht kapitalistischen Entwicklungsweg waren, für sozialistisch erklärte, obwohl diese ungeachtet der Parolen mit mehr oder weniger brachialen Mitteln eine Politik der nachholenden Modernisierung betrieben. Immerhin aber gab es politische Mindestanforderungen und das Feindbild war nicht falsch, denn der Westen, ideologisch zusammengehalten durch den Antikommunismus, unterstützte damals in jedem bedeutenden Konflikt rechtsextreme Diktaturen. Mit dem Zusammenbruch der realsozialistischen Staaten entfiel die Notwendigkeit, militärisch gegen tatsächliche oder vermeintliche Bedrohungen der kapitalistischen Eigentumsordnung vorzugehen. Im Herbst 1994 sorgte eine US-Militärintervention dafür, dass der gewählte Präsident Haitis, der von rechtsextremen Todesschwadronen vertriebene Linkspopulist Jean-Bertrand Aristide, ins Land zurückkehren konnte. Dies war eine der ersten Gelegenheiten, bei denen man sich fragen konnte: Muss ich jetzt dagegen sein, nur weil die Amerikaner es tun? Die damalige Operation war nicht der Beginn einer konsequent demokratiefördernden Außenpolitik des Westens. 2004 brachten die USA in Zusammenarbeit mit Frankreich Aristide in einem dubiosen Manöver wieder außer Landes. Es ging nun um Stabilität, also die Wiederherstellung der für eine geregelte Geschäftstätigkeit notwendigen Bedingungen, ob diese nun durch Bürgerkrieg, dschihadistischen Terror oder somalische Piraten bedroht wurden. In diesem allgemeinen Sinn geht es um wirtschaftliche Interessen. Demokratische Ideale sind keine ausreichende Grundlage für riskante und extrem teure Militäreinsätze. Die USA enttäuschten jedoch all jene Linken, die hofften, Lenins Imperialismus-Theorie bestätigt zu finden. Nach der Invasion im Irak 2003 hielten sich die Besatzer brav an die Normen des sogenannten Freihandels. US-Konzerne wurden bei der Vergabe von Ölförderrechten nicht bevorzugt. Auch bei anderen Interventionen wurden keine nationalen Wirtschaftsinteressen verfolgt. Westliche Militäreinsätze richteten sich seit 1990 fast immer gegen rechtsextreme Regimes und Bewegungen. Und wo eine Diktatur gestürzt wurde, gab es anschließend freie Wahlen. Gleichzeitig aber hofierten die Interventionsmächte einheimische Warlords und Machthaber, die als Garanten der Stabilität galten. Zur Unterstützung der Demokratiebewegungen wurde häufig wenig getan. Es bleibt also kompliziert, Und es wird noch komplizierter, weil seit etwa 15 Jahren mit China und Russland zwei neue Global Players auftreten, die andere Vorstellungen von der Weltordnung haben als der Westen. Gegen das Freihandelsregime haben sie nichts einzuwenden. Vielmehr befürworten sie in einer gemeinsamen Erklärung Handelserleichterungen im Einklang mit den Regeln der Welthandelsorganisation und beklagen unilaterale Sanktionen. Demokratie habe man schon genug. Sie werde in allen Bereichen des öffentlichen Lebens ausgeübt. Damit habe man schon 1000 Jahre Erfahrung und verbitte sich daher die Einmischung äußerer Kräfte. Betont wird die Ablehnung von sogenannten Farbenrevolutionen, gegen die man enger zusammenarbeiten will. Farbenrevolutionen ist ein Synonym für Demokratiebewegungen, die als willenloses Werkzeug ausländischer Mächte dargestellt werden. Hier handelt es sich um ein ideologisches Pendant zum manischen Antikommunismus des Kalten Kriegs, der in jeder fortschrittlichen Regung ein Werk Moskaus sehen wollte. Galt die Unterstützung rechtsextremer Regimes damals jedoch westlichen Regierungen zumeist als bedauerliche, aber unumgängliche Notmaßnahme, so erklären China und Russland nun Diktatur und Autokratie zur Demokratie und sagen allen, die in ihrem Einflussbereich für freie Wahlen, Meinungsfreiheit und Menschenrechte eintreten, den Kampf an. Die Mutter aller sogenannten Farbenrevolutionen war die Orangenrevolution in der Ukraine 2004, bei der eine Massenbewegung eine Wiederholung der Stichwahl zur Präsidentschaft durchsetzte. Auf die Proteste des Euromaidan, die zur Absetzung Viktor Janukowitschs führten, reagierte Russland 2014 militärisch, annektierte die Halbinsel Krim und errichtete in der Ostukraine sogenannte Volksrepubliken. Die Motive und Ziele Putins im Ukraine-Konflikt mögen in vielerlei Hinsicht rätselhaft sein, doch ist sicher, dass er selbst in der bestenfalls mittelmäßig funktionierenden ukrainischen Demokratie eine Bedrohung für seine Herrschaft sieht. Die globale Demokratiebewegung kämpft für Mindestbedingungen menschenwürdiger Existenz und bildet derzeit, in der Diktion der 80er Jahre gesprochen, das Lager der Befreiung. Die westliche Politik sollte danach beurteilt werden, ob sie diese Bestrebungen wirksam unterstützt. Von Zeit zu Zeit ordnet die Konkurrenz der großen Mächte die Welt neu. Während China nach ökonomischer Dominanz strebt, droht Russland mit Krieg. Die USA demonstrieren neue Stärke und die EU scheint wie gewohnt unsortiert. Derzeit sind China und Russland die treibenden Kräfte einer Neuordnung der Welt. China zu seinem Vorteil, Russland, wie es scheint, aus Lust am eigenen Untergang. Im Kalten Krieg standen sich der kapitalistische Westen und der Kommunismus, der keiner war, feindlich gegenüber. Heutzutage sind alle beteiligten Mächte kapitalistisch ausgerichtet, aber mit großen staats- und gesellschaftspolitischen Unterschieden. Um Macht und Einfluss ringen der staatlich gelenkte Kapitalismus Chinas, der autoritär regierte russische Oligarchenkapitalismus und der demokratisch verwaltete Kapitalismus des Westens. Da Russland außer Rohstoff und Militär nichts aufzubieten hat, konzentriert sich der weltweite Wettbewerb der Systeme auf die Frage, ob die Demokratie oder die Diktatur nach chinesischem Vorbild samt digital gesteuerter Totalüberwachung langfristig effektiver sein wird. China führt bei den Wirtschaftsdaten, während Russlands Nachbarn sich den Westen wünschen. Chinas Aufstieg und Russlands Aggressionen machen den Krieg wieder zum Mittel der Machtverteilung. Russlands Armee bedroht mit dem Einmarsch in den Osten der Ukraine einen künftigen Alliierten des Westens. Über jeder Verhandlung schwebt die Möglichkeit des Kriegs. China schickt seine Armee nach Hongkong und droht immer offener mit Krieg gegen Taiwan, das unter dem Schutz der USA steht. Russland wie China verstehen sich als autoritäre Gegenentwürfe zum dekadenten Westen. Beide eint das völkische Ansinnen, Menschen gegen ihren Willen und unter Missachtung der staatlichen Souveränität heim ins Reich zu holen. Die imperiale Konkurrenz kennt Atempausen zwischen den Kriegen, aber nicht deren Überwindungen, wie Theorien erzählen, die aus wirtschaftlicher Verpflichtung irrtümlich einen ewigen Frieden ableiten. Michael Hart und Antonio Negri verkündeten 2000 in dem Buch Empire das Ende der Mächte der Moderne mit ihren Freund-Feind-Definitionen. Das Gegenteil ist wahr. China möchte ökonomische Stärke in politische Dominanz ummünzen und nie ging die Ablösung einer alten Weltmacht friedlich über die Bühne. China bindet mit seiner neuen Seitenstraße, der Belt and Road Initiative, viele Nationen bis Europa und Afrika an sich, engt die Entfaltung des westlichen Kapitals ein und geht dabei immer rigoroser vor. Als der russische Konzern Rosneft 2018 mit Ölbohrungen an den Küsten Vietnams begann, wurde er auf chinesischen Druck hin 2020 vertrieben. Als Litauen Taiwan eine Landesvertretung gestattete, drohte China allen Unternehmen, die mit Litauen Handel treiben, Strafen an. China expandiert zunächst profitorientiert, Russland militärisch. Präsident Wladimir Putin stiehlt Nachbarland, schützt offen Diktatoren in Syrien, Kasachstan und Belarus und hilft mit Söldnern den Regimes in Mali und anderen afrikanischen Staaten. Der Westen nimmt Russland aber erst als Bedrohung wahr, seit seine Armee Richtung Westen marschiert, die Ukraine umstellt, über Belarus an die baltischen EU-Staaten heranrückt und mit einem Angriffskrieg droht. Sollte die NATO nicht aus Mittel- und Südosteuropa und aus Transkaukasien und Zentralasien verschwinden, sollten Schweden, Finnland und die Ukraine nicht auf einen Beitritt zur NATO verzichten, sähe Russland sich gezwungen, mit militärisch-technischen Mitteln zu reagieren. So oder so ähnlich hieß es in den vergangenen Monaten immer wieder von der russischen Führung in Richtung NATO und USA. Von über 20 Nationen zu verlangen, dass sie ihre Souveränität zugunsten russischer Interessen aufgeben, ist so maßlos, dass diese Staaten zwangsläufig nach der NATO rufen. Es ist nicht unüblich, dass die kapitalistische Dynamik zu Kriegen führt. Der Kapitalismus muss ständig seine Produktion revolutionieren und expandieren, um Märkte zu erweitern und Rohstofflager zu erobern, Transportwege und Investitionen zu sichern. Anders lässt sich die mit dem Anwachsen der Kapitalmasse sinkende Profitabilität nicht kompensieren. Nun gibt es aber auch Autokraten, die Kriege lostreten, um das zu tun, was ein Mann, der sich gern mit nacktem Oberkörper auf einem Pferd oder neben einem vollgedröhnten Tiger fotografieren lässt, unter Ruhm und Ehre versteht. In solchen Fällen wächst die Kriegsgefahr, wenn der Niedergang des Landes mit der Ausdehnung seiner militärischen Möglichkeiten zusammenfällt. Und das ist in Russland der Fall. Zwei Drittel der russischen Einnahmen stammen aus Öl- und Gasverkäufen, davon gehen wiederum zwei Drittel in die EU, nach China nur ein Fünftel. Die EU versorgt Russland mit Autos, Maschinen, Geräten, chemischen und pharmazeutischen Produkten und setzt dessen rostende Exportinfrastruktur instand. Warum setzt Putin die Geschäftsbeziehungen zur Europäischen Union aufs Spiel? Warum zwingt Putin Europa, sich andere Gas- und Öllieferanten zu suchen, die Energiegewinnung aus Sonne, Wind und Atom zu forcieren und sein Kapital aus Russland abzuziehen? Was veranlasst ihn dazu, sowohl das westliche Bündnissystem unter Führung der USA als auch die nur noch vor sich hin dämmernde NATO zu reanimieren und die osteuropäischen Nachbarn in die Arme der USA zu treiben? Der Grund ist nicht die NATO, sondern der Niedergang des russischen Oligarchenkapitalismus, zu dem Putin selbst untrennbar gehört, der Russland von einem maroden Industrieland in den Zustand eines Rohstoffhändlers zurückgeworfen hat und dessen Gewinner ihr Vermögen lieber in den Westen transferieren, statt es in Russland zu investieren. Das Pro-Kopf-Einkommen in den Ländern des Baltikums ist seit ihrem EU-Beitritt auf 20.000 US-Dollar im Jahr gestiegen. Russland erreicht gerade die Hälfte und liegt bei den Löhnen noch weiter dahinter. Außerhalb der Großstädte plagt eine Versorgungskrise die Menschen. Die Aufstände in Belarus und Kasachstan künden davon, dass Menschen sich nicht ewig mit vaterländischem Gebrabbel über ihre missliche Lage hinwegtäuschen lassen. Putin will verhindern, dass in der Ukraine, auch wenn diese davon derzeit noch weit entfernt ist, ein westlich orientiertes demokratisches Land entsteht, auf das die russische Bevölkerung so sehnsüchtig blicken könnte, wie die meisten Einwohner der DDR einst auf die Demokratie und die D-Mark in der Bundesrepublik. Putin strebt nach Weltgeltung, die einem Rohstoffhändler nicht zusteht. Von Putins Traum, mit Jacques Chirac und Gerhard Schröder eine eurasische Weltmacht zu bilden, blieben ihm nur Schröder, dessen Einfluss in Deutschland indes marginal geworden ist, und das Bündnis mit Belarus und Kasachstan. In Zentralasien dehnt China seinen Einfluss auf Kosten Russlands aus und die westlichen Nachbarn wollen in die NATO. Das schmerzt, berechtigt aber nicht dazu, die Ukraine zu überfallen. Die USA und China sind die Gewinner des russischen Aufmarschs. Im Gegensatz zum früheren US-Präsidenten Donald Trump, der auf Renationalisierung und Protektionismus abzielte und offenkundig bereit war, das westliche Bündnis aufzulösen, nutzt dessen Nachfolger Joe Biden die derzeitige Bedrohung, um den Westen unter Führung der USA wiederzubeleben und die Bündnispartner zum Bruch mit Russland zu bewegen. Ein Einbruch der europäisch-russischen Handelsbeziehungen wäre trotz großer Schäden für die Weltwirtschaft durch höhere Energiepreise ein Konjunkturprogramm für die USA. Unter Wirtschaftssanktionen gegen Russland hätten allein die EU und Russland zu leiden. Die USA würden ihr Flüssiggas, LNG, in Europa absetzen, Ausfälle würden ihre Konzerne in anderen Bereichen kompensieren. Die USA festigen schon jetzt ihr Bündnis mit Osteuropa durch militärische Schirmherrschaft, die die EU nicht bieten kann. Was immer die EU beschließen wollte, nichts ginge mehr ohne Zustimmung der Vereinigten Staaten, die in Gestalt osteuropäischer Diplomaten mittelbar am Tisch säßen. Die USA sind daran interessiert, Russland von seinen Revenuen abzuschneiden. Sollte Russland sich durch Aufrüstung, Kriege und Selbstisolierung zerlegen, wie einst die Sowjetunion, wären die USA einen schießwütigen Gegenspieler los. Das kann wichtig werden, wenn sich der Konflikt mit China zuspitzt. Gegenüber Russland genießt der Westen den Vorteil, dass historische Befreiungsversprechen durch die genügsamere Sehnsucht nach seiner demokratisch organisierten kapitalistischen Wohlstandsgesellschaft ersetzt wurden. Diese Sehnsucht hat die werteorientierte Außenpolitik des Westens in eine Waffe verwandelt. Die NATO musste in die Staaten der sowjetischen Hinterlassenschaft nicht eindringen, wie Russland es ihr vorwirft. Ihr Erscheinen wurde begrüßt. Das wird sich in Regionen, in denen der klerikale Faschismus des Islam vorherrscht, in Ländern, die von chinesischen Sonderangeboten profitieren und Ländern, die der Westen für den Eigenbedarf an Ressourcen in die Armut treibt, nicht wiederholen lassen. China befindet sich in der privilegierten Lage, dass die ganze westliche Welt auf seine Waren angewiesen ist. Smartphones, Laptops, Sportartikel, Teddybären, fast alles, was sich in europäischen und amerikanischen Küchen, Wohn- und Kinderzimmern stapelt, stammt aus China. Die Produktion in den westlichen Kernstaaten wäre um ein Vielfaches teurer und würde Massenwaren für viele Menschen in Luxusgüter verwandeln. China ist unverzichtbar, weil es im Westen den Konsum auch bei sinkender Kaufkraft der Löhne und somit die gesellschaftliche Befriedung sichern hilft, während sich Öl und Gas woanders finden lassen und zudem veraltende Energieformen darstellen. China nutzt die Abhängigkeit des Westens für sein Vordringen und für Bündnisse, die weit ins westliche Lager hineinreichen. Es hat mit 14 Asien-Pazifik-Staaten den Freihandelsblock Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP, gebildet, der ein Drittel der Weltwirtschaft repräsentiert. Neben den 10 ASEAN-Mitgliedstaaten sind auch Japan, Australien, Südkorea und Neuseeland diesem Pakt beigetreten. In der selbstverschuldeten Isolation bittet Putin China um ein Bündnis, das China sich teuer bezahlen lassen dürfte. China ist wirtschaftlich 10-mal stärker als Russland und im Unterschied zu Russland eine weltmarktfähige Industrienation. Die Achse China-Russland wäre ein Bündnis mit kolonialem Charakter, schrieb selbst die regierungsnahe russische Zeitung Nezavisimaya Gazeta. China kommt das Angebot einer vertieften wirtschaftlichen Partnerschaft sehr gelegen. Es will russische Öl- und Gasquellen ausbeuten, die Tiger abholzen und russische Trinkwasserreserven plündern, will den Energietransport über Land, weil der Seeweg von US-amerikanischen Flottenverbänden kontrolliert wird. Freundschaft ist das nicht. Bei einem Zerfall Russlands würde China sich im Osten des Landes am Einsammeln von allerlei neuen Nationen beteiligen, wie die NATO und die EU im Westen. Субтитры сделал DimaTorzok Ледве чути голос плачення так, і не видно кораблів. А десь тече, тече покійна річка, де шумить це. Wer derzeit in deutschsprachige Zeitungen blickt, erfährt, dass er nun entbrannt sei. Der offene Konflikt zwischen den Demokratien des Westens und den Autokratien des Ostens. China und Russland stehen auf der einen, die Staaten der NATO und der Europäischen Union auf der anderen Seite. Als Verteidiger der freien Welt porträtierte der Spiegel den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Der Lichtgestalt Zelensky stehen Schurken wie Russlands Präsident Putin oder der belarussische Machthaber Lukaschenko gegenüber, die sich im eigenen Land nur dank starker Repressalien und vermutlich der Unbildung einer ländlichen, autoritätshörigen Bevölkerung an der Macht halten. Diese mediale Darstellung des Konflikts lässt sich zwar leicht karikieren, doch zeigt sich die Wirkmacht dieses Gegensatzes daran, dass er teilweise auch die Debatten der Linken prägt. Das ist deshalb ein Problem, weil es eine Analyse der sozioökonomischen Ursachen der gegenwärtigen Krise in der Ukraine behindert. Wer in den frühen Nullerjahren mit Ukrainern über die Nachbarländer sprach, konnte oft Lobeshymnen über das seit 1994 von Lukaschenko regierte Belarus hören, das westliche Medien meist mit dem Zusatz »letzte Diktatur Europas« versahen. Dort existiere keine Oligarchenkaste wie in Russland oder der Ukraine. Renten würden pünktlich ausgezahlt und das öffentliche Gesundheitswesen funktioniere. In Russland gelang es dem seit 1999 regierenden Putin, gestützt auf eine Machtbasis im Sicherheitsapparat, seiner Herrschaft durch die Befriedigung der Sicherheitsbedürfnisse großer Teile der Bevölkerung und eine durch Öl- und Gasrenten finanzierte rudimentäre Sozialstaatlichkeit Rückhalt zu verschaffen. Tatsächlich war das Leben zu Beginn der Nullerjahre für viele Menschen in Belarus oder den urbanen Zentren Russlands leichter und besser als in Ländern, die formal mehr demokratische Freiheiten boten, wie der Ukraine oder Georgien. Die Gefahr, überfallen, erpresst oder bei einem Bandenkrieg getötet zu werden, war gesunken. Bezeichnenderweise konnte die Thematisierung der sozialen Basis und der dadurch ermöglichten, westliche Beobachter oft überraschenden Stabilität der Regime zur damaligen Zeit eine akademische Ausgrenzung aus der offiziösen deutschen Osteuropa-Forschung zur Folge haben. Die Beschäftigung mit der Tatsache, dass diese Regime Bevölkerungsteilen, die sonst verelendet wären, auf Grundlage der staatlichen Kontrolle von Produktionsmitteln und Rohstoffquellen das Überleben sicherten, und das innergesellschaftliche Gewaltniveau mit einem funktionierenden Sicherheitsapparat begrenzten, stellte offenbar zu viele Annahmen des westlichen, demokratisch-liberalen Entwicklungsparadigmas in Frage. Resultat dieser weitgehenden Verweigerung einer kritischen Analyse ist unter anderem das verzerrte Bild, das man sich hierzulande von den sogenannten Farbenrevolutionen macht. Erscheinen diese den autoritären Machthabern Osteuropas als vom Westen inszenierte Coups, so werden sie im Westen als Demokratiebewegungen interpretiert. Tatsächlich handelt es sich bei ihnen jedoch um Aufstände gegen die korrupten Plünderungsökonomien, die sich nach dem Zusammenbruch des realsozialistischen Modernisierungsregimes herausgebildet hatten. Als solche zielten sie eher auf die Reetablierung berechenbarer und durchsetzungsfähiger Staatlichkeit als auf die Emanzipation von diktatorischer Herrschaft. Aus der georgischen Rosenrevolution, der erfolgreichsten der Farbenrevolutionen, ging 2004 das Regime Michail Saakaschwilis hervor, unter welchem die Polizei ihre Praxis einstellte, wahllos Autofahrer anzuhalten und Bestechungsgelder zu kassieren. Jedoch wurden massenweise Kleinkriminelle und Drogenabhängige jahrelang inhaftiert. Aktivisten oppositioneller Parteien mussten damit rechnen, anhand von manipulierten Anklagen ebenfalls eingesperrt zu werden. Dass es in Belarus und Russland nicht zu derartigen Umstürzen kam, lag nicht nur an der dortigen Repression, sondern auch daran, dass die Regime eine Zeit lang die Ziele potenzieller Farbenrevolutionen aufgenommen haben. Dazu zählen die Bekämpfung der Alltagskorruption und der Straßenkriminalität, die pünktliche Auszahlung von Renten und Löhnen in Staatsbetrieben sowie die teilweise Entmachtung von Oligarchen in Russland. Die Fähigkeit der beiden Regime dazu ist in den vergangenen Jahren allerdings immer mehr geschwunden. Die Protestbewegung in Belarus 2020 zeigte deutlich, dass sich eine Bevölkerungsschicht herausgebildet hatte, deren Bedürfnisse das Regime nicht mehr befriedigen konnte. Die Ursache dafür ist aber nicht mehr vorrangig in der realsozialistischen Vergangenheit zu suchen, sondern in der Weltmarktkonkurrenz, der Belarus nicht gewachsen ist. Eine wichtige Rolle spielt in dieser Konkurrenz die Volksrepublik China. Gestützt auf die staatliche Kontrolle der Produktionsmittel und die Inwertsetzung der Arbeitskraft von Abermillionen ehemaliger Landbewohner, gelang ihr eine nachholende Modernisierung beispiellosen Ausmaßes. Sie ist kein brüderlicher Freund des russischen Regimes, sondern lediglich Partner eines Zweckbündnisses und gleichzeitig ein scharfer Konkurrent. Denn mit der Belt and Road Initiative, dem milliardenschweren interkontinentalen Infrastrukturprojekt einer neuen Seidenstraße, ist China dabei, die Kontrolle im südöstlichen Vorland Russlands zu übernehmen. Nichts spricht dafür, dass Russland, geschweige denn Belarus, den ökonomischen Abstand zu China oder zum Westen aufholen wird. Auf die dadurch abnehmende ökonomische Integrationsfähigkeit reagieren die Regime in zunehmendem Maße mit Repressionen nach innen und im Falle Russlands kriegerischem Handeln nach außen. Damit sind sie jedoch nicht allein. Die Diktatur Erdogans in der Türkei ist von einer ähnlichen Entwicklung geprägt. Auf einen ökonomischen und politischen Aufbruch Anfang der Nullerjahre folgte 2013 mit den Protesten wegen des Istanbuler Gezi-Parks ein demokratischer Aufbruch, der gewaltsam niedergeschlagen wurde. In der Folge wurde die Opposition noch intensiver als zuvor verfolgt. Die Türkei beteiligte sich als Kriegspartei in Syrien und Bergkarabach und befindet sich derzeit in einer historischen Wirtschaftskrise. Bezeichnenderweise taucht der Name des türkischen Präsidenten in den bisherigen Beiträgen zur Debatte nicht auf. Ebenfalls nicht die Namen Orban, Kaczynski, Trump oder Johnson. Und damit droht die Debatte fehlzugehen. Die westliche Demokratie, wie sie sich nach dem Zweiten Weltkrieg herausgebildet hatte, beruhte zu wichtigen Teilen auf einem regional unterschiedlich ausgeprägten Klassenkompromiss, der die Arbeiterklasse erfolgreich in den bürgerlichen Staat einband. Dessen Basis war neben der Bedrohung durch den Ostblock der hohe Stand der Produktivkräfte, deren Weiterentwicklung und mit ihr die Auflösung einer großen Industriearbeiterklasse hat diesen Klassenkompromiss seither untergraben, was man unter anderem am Zerfall der klassischen linken und konservativen Parteien in Westeuropa sehen kann. Infolgedessen zersetzt sich, wie man eindrücklich am Beispiel Donald Trumps beobachten kann, die demokratische Ordnung des Westens und ein autoritärer Politikstil gewinnt an Einfluss. Die Herausbildung autoritärer Regime in Osteuropa als Folge der Transformationskrisen nach dem Zerfall des Ostblocks in den 90er Jahren erscheint damit nicht mehr als regionale, kulturell und historisch begründete Besonderheit, sondern ist Ausdruck einer krisenhaften Entwicklung, die sich um 1 bis 2 Jahrzehnte versetzt auch im Westen bemerkbar macht. Eine Analyse, die die autoritären Entwicklungen in Osteuropa nicht in Beziehung zur Entwicklung der globalen kapitalistischen Verhältnisse setzt, verkennt die Gefahr, die sich aus dieser Situation ergibt. Die darauf beruhende Konstruktion eines Gegensatzes zwischen demokratischem Westen und östlichen Despotien läuft Gefahr, zur Legitimationsideologie für kommende Auseinandersetzungen zu verkommen. Diese werden nicht mehr allein ökonomisch oder politisch ausgetragen, wie das Beispiel Ukraine derzeit eindrücklich zeigt. Am 24. Februar hat Putins Regime die lange befürchtete, bis unmittelbar vorher aber kaum für wahrscheinlich gehaltene breite Invasion der Ukraine gestartet. Moskau bemühte sich nicht einmal darum, die Weltöffentlichkeit von der Legitimität dieses Gewaltaktes zu überzeugen. Während die USA, selbst vor dem Überfall auf den Irak 2003, einige Monate lang für die Welt eine Show abzuziehen versuchten, in der die Invasion mit Dossiers über erfundene irakische Massenvernichtungswaffen legitimiert werden sollte, war Putins Regime selbst dafür nicht motiviert genug. Das von Putin in seiner Kriegsrede beschworene, mit keinerlei Belegen untermauerte Gerede von einer angeblich unmittelbar bevorstehenden ukrainischen Invasion des Donbass wird selbst unter Russlands engsten Verbündeten niemand eine Sekunde ernst genommen haben. Ganz zu schweigen vom abstrusen Gerede eines ukrainischen Genozids an der russischsprachigen Bevölkerung. Softpower war nie die Stärke des russischen Imperialismus. Der völlig willkürlich vom Zaun gebrochene Überfall auf die Ukraine zeigt endgültig in krassester Deutlichkeit die Maximen des Moskauer bonapartistischen Regimes. Wenn ihr nicht gehorcht, schlagen wir euch eben den Schädel ein als einziges Argument. Der russische Imperialismus erweist sich als noch stumpf brutaler als der westliche. Seitdem läuft Putins Krieg kaum im von ihm beabsichtigten Sinne. Vieles in den ersten Kriegstagen deutet darauf hin, dass er seiner eigenen Propaganda geglaubt und ernsthaft damit gerechnet hat, die ukrainische Bevölkerung werde die Invasionstruppen als Befreier empfangen und die Regierung Zelensky innerhalb weniger Tage ohne großen Widerstand fallen. Die isolierte Landung von schnell aufgeriebenen Fallschirmjägern ohne schwere Waffen am Stadtrand von Kiew, damals noch weit hinter der Frontlinie, zeigt, dass die russischen Planer wohl davon ausgingen, die Hauptstadt im Handstreich nehmen zu können. Ebenso das geradezu verrückt anmutende Eindringen ungeschützter, vereinzelter Polizeieinheiten ins Kiewer Stadtgebiet. Das sorglose, rasche Vorstoßen unkoordinierter kleiner russischer Trupps an verschiedenen Abschnitten spricht ebenfalls dafür, dass Putins Generäle einen Triumphzug ohne ernste Kämpfe und ein Zerbrechen des ukrainischen Staates erwarteten, sobald einmal russische Truppen die Grenze überschritten hätten. Ein bezeichnendes Schlaglicht wirft darauf auch eine irrtümlich online gestellte und nach wenigen Minuten wieder gelöschte russische Agenturmeldung über die erfolgreiche Wiedervereinigung Russlands mit der Ukraine. Statt jubelnder oder zumindest passiver ukrainischer Massen stießen die Invasionstruppen aber auf einen erbitterten Widerstand, mit dem sie ganz offenkundig nicht gerechnet hatten. Die ukrainische Armee mag der russischen hoffnungslos unterlegen sein, was schwere Waffen angeht. Aber ihre offenkundig viel höhere Kampfmoral lässt sie seit Wochen durchhalten und die massenhaften Lieferungen westlicher Infanteriewaffen und Ausrüstung, besonders von Panzer- und Luftabwehrraketen, ermöglichen den Verteidigern, den russischen Angreifern enorme Verluste zuzufügen. Die Zahl gefallener russischer Soldaten geht sicher in die Tausende, nach aktuellen westlichen Schätzungen wohl über 5000. Dazu kommen über 1000 zerstörte oder erbeutete russische Fahrzeuge, von Tankwagen und Jeeps bis zu Panzern und Raketenwerfern. In keinem Krieg seit dem Zweiten Weltkrieg sind in so kurzer Zeit so viele russische Soldaten getötet worden. Zu den schweren Gefechtsverlusten kommen enorme logistische Probleme und frappierende taktische Fehler der russischen Armee dazu, die offensichtlich mit einer kurzen Spezialoperation gerechnet hatte und von einem langen, harten Krieg nun schwer überfordert scheint. Als Ergebnis steht der russische Vormarsch seit über einer Woche fast still. Nur im Süden gibt es überhaupt noch nennenswerte Fortschritte. Stellenweise mussten die Invasoren sich angesichts erfolgreicher ukrainischer Gegenangriffe zurückziehen. Diese Serie von Fehlschlägen reagieren Putins Divisionen mit einer immer brutaleren und wahlloseren Kriegführung gegen die ukrainische Zivilbevölkerung. Wurden russische Raketen, Bomber und Artillerie in den ersten Tagen fast nur für mehr oder weniger präzise Angriffe auf militärische und Infrastrukturziele eingesetzt, so unterliegen besonders die belagerten Großstädte Kharkiv und Mariupol inzwischen einem permanenten, wahllosen Artilleriebeschuss, um durch nackten Terror die Moral der Bevölkerung zu brechen. Allein in Mariupol sollen bei diesem Dauerbombardement der Stadt schon knapp 2000 Zivilistinnen umgebracht worden sein. Und ausgerechnet Kharkiv, die größte russischsprachige Stadt der Ukraine, deren Bevölkerung noch 2014 sich stark pro-russisch gezeigt hatte, sinkt unter einem Beschuss der Invasoren in Schutt und Asche. Die Rekrutierung tschetschenischer und inzwischen wohl auch syrischer Hilfstruppen, die im Gegensatz zu den russischen Soldaten keine besondere Nähe zu den Ukrainerinnen empfinden und deswegen wohl leichter für Kriegsverbrechen einsetzbar sind, ist ebenfalls bezeichnend für diese neue Terrorstrategie. Mit dieser rücksichtslosen, exzessiv blutigen Art der Kriegführung hat Putin es offenkundig geschafft, auch die bisher starken prorussischen Empfindungen in der Bevölkerung der östlichen und südlichen Ukraine weitgehend zu zerstören und fast die ganze ukrainische Bevölkerung im Kampf gegen die Invasion zu vereinen. Auch in den russischsprachigen Gebieten empfängt niemand die Angreifer mit offenen Armen. Der bisher wackelige Nation-Building-Prozess der Ukrainer, nach 2014 stark behindert durch Kiews ultranationalistische Schikanen der russischsprachigen Bevölkerung des Ostens, scheint durch Putins militärisches Abenteuer tatsächlich erst vollendet statt revidiert zu werden. Ähnlich schlecht wie auf dem Kriegsschauplatz läuft es auch auf der internationalen Bühne. Die Invasion wurde von der westlichen Welt mit Sanktionen, einer beispiellosen Härte und einem fast völligen Ausschluss der russischen Wirtschaft vom Handel mit Europa und Nordamerika beantwortet. Der Rubel ist ins Bodenlose gefallen. Die Moskauer Börse musste zur Abwendung einer Implosion geschlossen werden. Die Bevölkerung versucht, in westliche Devisen zu flüchten. Die Teile von Putins Devisen und Goldreserven, auf die er überhaupt noch zugreifen kann, schmelzen unter den täglichen horrenden Kosten des Krieges zusammen. Das Moskauer Regime geht mittelfristig den Staatsbankrott und der tiefsten Rezession seit den 90er Jahren entgegen, wenn dieser Krieg noch längere Zeit unentschieden weitergeht. Selbst China, bislang Russlands bedeutendster geopolitischer Partner, reagiert auf Putins ukrainische Eskapaden und das von ihnen ausgelöste weltwirtschaftliche Chaos zunehmend frostig. Tausende in Leichensäcken heimkehrende junge russische Soldaten einerseits, ökonomischer Zusammenbruch und internationale Isolation andererseits drohen die innenpolitische Stabilität von Putins Herrschaft zu untergraben und einen Staatsstreich oder gar eine Revolution denkbar erscheinen zu lassen. Warum hat Putin sich, anscheinend sogar ohne Absprache mit den restlichen Spitzen des Regierungsapparats, auf ein für ihn selbst so gefährliches Abenteuer mit völlig unklarem Ausgang eingelassen? Im Vordergrund der russischen Kriegsbegründung und bereits vor der Invasion wochenlang eingefordert, steht dann aus Perspektive des russischen Imperialismus rationales Sicherheitsinteresse. Die Ukraine darf auf keinen Fall jemals NATO-Mitglied werden. Entgegen ihrer Anfang der 90er Jahre gemachten informellen Versprechungen hat der NATO-Block den Zusammenbruch der Sowjetunion und die darauffolgende jahrelange Handlungsunfähigkeit des ökonomisch implodierten russischen Staates für eine massive Ostexpansion ausgenutzt. Nicht nur einstige Mitgliedstaaten des Warschauer Paktes wie Polen, sondern mit den baltischen Staaten auch einstige Sowjetrepubliken sind inzwischen NATO-Mitglieder, auf deren Territorium amerikanische und sonstige westliche Soldaten und Waffensysteme stehen, mit klar gegen Russland gerichteter Bestimmung. Für einen bonapartistischen Autokraten wie Putin, für dessen Regime chauvinistische Ideologie und Beschwörung von Ruhm und Größe der Nation im Mittelpunkt von Propaganda und Selbstverständnis stehen, ist das schon eine schwere Demütigung. Ein endgültiges Abwandern der Ukrainer ins Lager der NATO wäre aber eine Katastrophe, von der sein Prestige sich niemals erholen würde. Die Ukraine ist nicht irgendeine zweitrangige Randrepublik. Sie ist nach Russland der einwohnerreichste und wirtschaftsstärkste Nachfolgestaat der Sowjetunion. Und jahrhundertelang war sie ein integraler Kernbestandteil erst des Zarenreiches, dann der Sowjetunion. Für geschichtsaffine russische Nationalistinnen nimmt die Ukraine zudem eine Sonderstellung ein als Geburtsstätte russischer Kulturen, der russischen Kirche in der verklärten hochmittelalterlichen Kiewer Rus. Russische und ukrainische Kultur, Religion und Sprache sind zwei eng verwandte Nachfolger eines bis in die Neuzeit hinein mehr oder weniger geschlossenen Kulturraums. Für Putin, einen überzeugten reaktionären großrussischen Nationalisten, der erst letztes Jahr einen langen historischen Essay über die kulturelle Einheit von Russen und Ukrainern veröffentlicht hat, ist das ein Punkt von hoher ideologischer Bedeutung. Putins Vision ist gerade keine Wiederbelebung der Sowjetunion, deren leninistisches Prinzip des Rechtes aller Ethnien auf nationale Selbstbestimmung er im Gegenteil scharf angreift, sondern eine Wiederbelebung des Zarenreiches, in dem alle unterworfenen Ethnien sich in einen herrschenden großrussischen Chauvinismus einzufügen haben. Die Ukraine abzuschreiben und zuzusehen, wie sie ein in den westlichen Block integrierter NATO- und EU-Staat wird, wäre aber nicht nur aus ideologischen Gründen eine Katastrophe und Blamage für Putin und seine nationalistischen Fans, sondern auch die tiefste Niederlage in seinen Bemühungen, den mit dem Zerbrechen der Sowjetunion begonnenen Kollaps russischer Macht aufzuhalten. Die Ukraine war viele Jahre lang einer der wichtigsten Märkte der von Putin repräsentierten neuen russischen Kapitalistenklasse. Und in diesem Markt für immer die Dominanz an das deutsche und das amerikanische Kapital zu verlieren, wäre ein sehr schwerer Rückschlag für die ökonomische Stellung Russlands. Daneben wäre ein solches Szenario aber auch ein sehr ernstes sicherheitspolitisches Problem. Die begrenzten Erfolge, die Putin im Kampf gegen den Niedergang der russischen Macht durch seine militärischen Abenteuer beispielsweise in Tschetschenien, in Georgien, auf der Krim, im Donbass und in Syrien erzielen konnte, beruhten letztlich auf der Abschreckungswirkung des riesigen russischen Nukleararsenals, die in all diesen Konflikten eine direkte Intervention des im konventionellen Kampf haushoch überlegenen NATO-Blocks ausschlossen. Dieses Abschreckungspotenzial würde aber stark reduziert werden, wenn die Ukraine NATO-Mitglied wird und an seiner östlichen Grenze möglicherweise einmal amerikanische Atomraketen stationiert werden, die die meisten russischen zivilen und militärischen Zentren so schnell treffen könnten, dass ein Gegenschlag kaum noch möglich wäre. Mit einer in die NATO integrierten Ukraine und möglicherweise einmal einer Menge amerikanischer Atomraketen direkt vor der russischen Grenze wäre es mit den Möglichkeiten russischen militärischen Abenteurertums aber nicht mehr weit her. Selbst eher armselige Erfolge wie in Georgien oder 2014 in der Ukraine, die nur dazu führten, sich aus einem aus der eigenen Machtsphäre wegbrechenden Staat noch ein paar kleine Fetzen herauszureißen, wären ohne die Karte der effektiven nuklearen Abschreckung gegenüber dem Westen kaum noch denkbar. Die Ukraine, wenn schon nicht direkt in der russischen Machtsphäre, so doch zumindest neutral zu halten, ist ökonomisch zur Sicherung der Stellung des russischen Kapitals wie geopolitisch zur Sicherung der Möglichkeiten russischer Großmachtpolitik gleichermaßen notwendig. Wenn er eine feste Westbindung der Ukraine nicht verhindern kann, ist Putin politisch erledigt. Er kann das ohne Untergrabung seiner Stellung so wenig akzeptieren, wie irgendeine amerikanische Regierung es ohne politischen Bankrott akzeptieren könnte, dass Kanada ein Satellitenstaat Russlands und eine Aufmarschbasis russischer und iranischer Truppen würde. Schon lange vor Beginn der Invasion hat Putin klar kommuniziert, dass er eine solche feste Westbindung der Ukraine nicht akzeptieren könne. Ein solches Szenario unbedingt verhindern zu wollen, ist rationale Machtpolitik eines kapitalistischen Nationalstaates. Und jeder Herr bedeutender anderer kapitalistischer Nationalstaat würde ein vergleichbares Szenario ebenso unbedingt unterbinden zu suchen. Die USA würden es auch keinesfalls hinnehmen, dass Kanada in die russische Machtsphäre wandert und eine Aufmarschbasis russischer Truppen wird. Und Deutschland und Frankreich würden es keinesfalls hinnehmen, dass beispielsweise die Schweiz ein russischer Satellit mit russischen Luftwaffenstützpunkten in Sichtweite der deutschen und der französischen Grenze wird. Das ist der rationale Kern von Putins Ukraine-Politik, wie er in den Monaten bis zum 24. Februar betrieben wurde. Was danach passierte, hat mit rationalem machtpolitischem Kalkül aber nicht mehr viel zu tun. Die Schweden unserer Zeit scheinen an territorialer Expansion nicht interessiert zu sein. Ihr derzeitiges Staatsoberhaupt Karl XVI. Gustav würde die Herrschaft über die Ukraine wohl selbst dann ablehnen, wenn man sie ihm antrüge. Seine Ansprüche wären aber begründeter als die Wladimir Putins, wenn man dessen eigene Kriterien anlegt. Denn die Nestor-Chronik aus dem frühen 12. Jahrhundert berichtet, dass zwei varägische Adlige, Askold und Dir, auf dem Weg nach Konstantinopel die Stadt Kiew eroberten, eine große Gruppe von Varägern anzogen und die zuvor bescheidene Burgfestung zu einem Handelszentrum ausbauten. In der Geschichtswissenschaft ist mittlerweile fast unumstritten, dass Varäger, also Wikinger, aus dem heutigen Schweden die führende Rolle bei der Staatsbildung entlang der Flüsse spielten, die den Handel Skandinaviens mit dem Byzantinischen Reich ermöglichten. Die christlich-slawische Mythologie, derer Putin sich bedient, ist im Wesentlichen ein Produkt des 19. Jahrhunderts. Der russische Präsident rechtfertigt den Einmarsch in die Ukraine mit einem explizit völkischen Nationalismus. Die Ukraine, so betonte Putin einmal mehr in einer Fernsehrede, wurde gänzlich von Russland geschaffen, genauer gesagt von den Bolschewisten, vom kommunistischen Russland. Noch genauer gesagt von Lenin, der da einen Fehler gemacht habe. Tatsächlich sind alle ehemaligen Sowjetrepubliken, einschließlich Russlands, Schöpfungen der Bolschewiki, die das Selbstbestimmungsrecht der Völker eher notgedrungen denn aus ideologischer Überzeugung anwendeten. Wer die Teilung der Sowjetunion entlang der Grenzen der ehemaligen Sowjetrepubliken ablehnt, stellt auch die Existenz der zentralasiatischen Staaten in Frage. Und theoretisch auch die Russlands, auf dessen Territorium diverse nicht-russische Bevölkerungsgruppen leben. Wer über etwa 13.000 Panzer gebietet und mehr als 6.000 Atomwaffen in der Rückhand hat, kann diesen Widerspruch aber getrost ignorieren, vorläufig. Unter den ehemaligen Sowjetrepubliken ist Russland die mit Abstand stärkste Militärmacht. Doch der Staat ist weit instabiler, als die imperiale Machtinszenierung Putins Glauben machen möchte. Wer sein Land wirklich im Griff hat, hätte nicht einen Anführer islamistischer Todesschwadronen wie Ramzan Kadyrov als Präsidenten der autonomen russischen Republik Tschetschenien einsetzen müssen. Mit dem jüngsten Einmarsch in die Ukraine ist eingetreten, was die sowjetische und die US-Regierung 1990-91 unbedingt zu verhindern trachteten. Ein Krieg um Land und Ressourcen zwischen ehemaligen Sowjetrepubliken, dessen langfristige Folgen unabsehbar sind. NATO- und EU-Beitritt der Ukraine mochten für den russischen Imperialismus eine schwere mittelfristige Gefahr darstellen. aber in den nächsten Jahren würde es sicher nicht dazu kommen. Und erst recht nicht, solange der Konflikt im Donbass noch schwelt und eine Aufnahme der Ukraine in die NATO mit einem hohen Risiko einer direkten militärischen Konfrontation mit Russland einherginge. Rationale russische Machtpolitik hätte darin bestanden, den Konflikt im Donbass in mäßiger Intensität am Laufen zu halten, die ukrainische öffentliche Meinung zu beeinflussen und darauf zu hoffen, dass die seit 2014 regierende pro-westliche ukrainische Oligarchenfraktion abgewirtschaftet hat, die pro-russische Oligarchenfraktion wieder die Macht übernimmt und die Ukraine wieder in die russische Einflusssphäre zurückleitet. Ziemlich genau eine solche Politik hat Putin von 2015 bis zum Winter 2021/22 auch tatsächlich betrieben. Und es wäre sehr gut möglich gewesen, dass sie einige Jahre später zum Erfolg führt. Ein NATO-Beitritt der Ukraine war 2021 nicht wirklich näher als 2015. Nichts drängte zu überstürzten Verzweiflungshandlungen. Auch deutet nachträglich einiges darauf hin, dass Putin eine Verhandlungslösung über den Status der Ukraine nie wirklich angestrebt hat. Sein Forderungskatalog an die NATO bzw. die USA war in einem Ton formuliert, der eine Annahme seiner ultimativ formulierten Bedingungen undenkbar machte. Der Truppenaufmarsch an den ukrainischen Grenzen nahm schon im Januar Dimensionen an, die sehr viel mehr nach wirklicher Kriegsvorbereitung als nach diplomatischer Drohkulisse aussahen. Und schließlich wurden in Kiew vor Beginn der Invasion überhaupt keine konkreten Forderungen gestellt. Fast als fürchte Putin, seine Bedingungen könnten erfüllt und der Krieg damit verhindert werden. In diesem Moment, unter diesen Umständen, willkürlich einen großen, gefährlichen Krieg vom Zaun zu brechen, zu dem gerade nichts drängte, ist nur begreiflich, wenn man ideologische Motive Putins in Rechnung stellt. Von seiner Besessenheit von historischen nationalistischen Ideen, von einer angeblich geschichtlich gebotenen Wiedervereinigung von Russen und Ukrainern war schon die Rede. Das Gefühl, mit fast 70 Jahren nicht mehr viel Zeit für die Verwirklichung dieser Fantasien zu haben, mag eine Rolle spielen und dazu geführt haben, dass Putin den Krieg, der ihn in der russischen Nationalgeschichtsschreibung verewigen soll, jetzt zu diesem Zeitpunkt um jeden Preis führen will, ohne an einer diplomatischen Lösung überhaupt noch interessiert zu sein. Der ausgesprochen autokratische, zentralistische Charakter des politischen Systems Putins erleichtert das persönlichen Marotten getroffene einsame Entscheidung. Es gibt starke Hinweise darauf, dass Putin fast niemanden die endgültige Entscheidung zur Invasion eingeweiht hat und selbst Minister, Geheimdienstspitzen und Generäle vom Kriegsbeginn überrascht und erschüttert waren. Dazu kommt der politische Charakter des russischen Regimes. Putin steht an der Spitze einer bonapartistischen Diktatur durch und durch reaktionären Charakters. Die soziale Grundlage des putinschen Russland ist die Zerstörung und Ausplünderung der sowjetischen sozialistischen Planwirtschaft durch Mafia-Gangs, die sich als neue, sagenhaft reiche Bourgeoisie an die Spitze einer neuen kapitalistischen Gesellschaft mit armer Bevölkerung stellen konnten. Nach dem apokalyptischen Tiefpunkt der Jelzin-Jahre ist der Wohlstand der russischen Bevölkerung unter Putin wieder etwas gestiegen, was ihm hohe Popularität einbrachte. Der Lebensstandard der arbeitenden Bevölkerung bleibt im Vergleich mit westlichen Staaten aber erbärmlich niedrig. Von der sozialen Sicherheit der sowjetischen Zeiten ist im Regime der neuen Oligarchie nichts mehr übrig. Und in den letzten Jahren neigte sich auch der bescheidene Aufschwung der Putin-Ära dem Ende zu. Das aus der Vernichtung der sowjetischen Wirtschaft hervorgegangene putinsche Russland ist eine der ungleichsten Gesellschaften der Erde. Fast nirgends ist die soziale Diskrepanz zwischen einer superreichen herrschenden Milliardärsschicht und einer ziemlich elend lebenden arbeitenden Bevölkerung so extrem. Selbst die USA auf dem Höhepunkt der neoliberalen Transformation waren im Vergleich zum heutigen Russland eine sozial relativ egalitäre Gesellschaft. Putin selbst, der in den 90er Jahren Pinochet in höchsten Tönen lobte und gute Gewalt zur Durchsetzung der freien Marktwirtschaft von schlechter Gewalt zu ihrer Behinderung unterschied, Putin, der in den 90ern durch Zusammenarbeit mit Mafiosi aufstieg, Putin, der in einem gigantischen, marmor- und goldverkleideten Palast mit Baukosten im Milliardenbereich lebt, während es in Russland mehrere hunderttausend obdachlose Kinder und Jugendliche gibt, Putin, der Lenin die Bolschewiki regelmäßig beschimpft und verleumdet als Verräter an der russischen Nation. Er ist der ideale Repräsentant dieses besonders zynischen, besonders rohen und besonders reaktionären russischen Gangsterkapitalismus. Diese von Putin repräsentierte Oligarchenherrschaft kann innenpolitisch, kann ideologisch nur dauerhaft stabilisiert werden durch massive Propagierung einer reaktionären Ideologie, die die Bevölkerung von ökonomischen Fragen und Klassenkampf ablenkt und stattdessen ein klassenübergreifendes nationalistisches Gemeinschaftsgefühl schafft. Dem widmet Putin sich eifrig. Durch seine enge Zusammenarbeit mit dem orthodoxen Klerus und die versuchte Rechristianisierung Russlands. Durch Verklärung und Verherrlichung des Zarenreiches und Verleumdung der auch für Putins Regime potenziell gefährlichen Ideen der Bolschewiki. Durch die stark völkisch gefärbte Beschwörung einer homogenen nationalen Gemeinschaft. Und vor allem durch außenpolitische und militärische Triumphe. Das neukapitalistische Russland mag eine der krassest inegalitären Gesellschaften der Welt sein. Es mag die meisten Obdachlosen Europas, die höchsten Mord- und Suizidraten haben und von einer Schicht skrupelloser, zynischer Mafiosi beherrscht werden. Aber immerhin ist Russland jetzt wieder wer auf dem internationalen Parkett nach den Demütigungen der Jelzin-Jahre. Endlich sorgen russische Panzer, russische Bomber und russische Raketen wieder für Respekt und Ehrfurcht vom Donbass über Syrien bis Georgien. Die Funktion von Nationalismus und Militarismus von der sozialen Frage abzulenken und das Konzept des Klassenkampfs durch das Konzept des Kampfs der Nationen zu verdrängen, tritt kaum irgendwo so klar zutage wie in Putins Russland. Damit das funktioniert, braucht es aber regelmäßig neue, spektakuläre äußere Erfolge. Und was wäre ein spektakulärerer Triumph, ein größerer Rausch nationalen Taumels als ein erfolgreicher Blitzkrieg gegen die Ukraine, die Bestrafung der mit dem Westen flirtenden Kiewer Verräter, gar die Wiedervereinigung mit dem ukrainischen Brudervolk? Ein solcher Triumph könnte Putin für Generationen als Nationalheld ins öffentliche Bewusstsein graben. Die Ukraine ist in vieler Hinsicht das Spiegelbild des putinschen Russland. Die soziale Grundlage der Ukraine ist mit der Russlands identisch. Wie Russland ist der ukrainische Kapitalismus in den 90er Jahren durch Ausplünderung der sowjetischen Planwirtschaft durch zu Milliardären gewordenen Gangsterclans entstanden, wobei der ökonomische und zivilisatorische Zusammenbruch durch das Ende der Planwirtschaft aber noch erheblich katastrophaler als in Russland ausfiel. In Sowjetzeiten war die Ukraine die höchstentwickelte Sowjetrepublik gewesen und hatte zusammen mit den baltischen Republiken den höchsten Lebensstandard. Die Vernichtung der Planwirtschaft durch die Oligarchenmafia in den 90ern ließ die ukrainische Wirtschaftsleistung aber in einem ähnlichen Ausmaß zusammenbrechen wie die deutsche Invasion 1941. In den 90er Jahren fiel der Lebensstandard der Ukraine auf das Niveau zentralafrikanischer Staaten. Und in der Ukraine hat auch nie eine vergleichbare Erholung stattgefunden wie in Russland unter der Regierung Putins. Die kapitalistische Ukraine ist weitaus ärmer als das kapitalistische Russland. Jeden Winter gibt es zahlreiche Kältetote, weil hunderttausende Menschen sich keine Heizung leisten können. Phasenweise ist kindliche Unterernährung ein ernstes Problem. Während die kapitalistische Restauration aus der Ukraine ein Drittweltland gemacht hat, hat sie gleichzeitig eine der höchsten Milliardärsraten der Welt. Eine Bande von milliardenschweren Mafiosi herrscht über eine Bevölkerung, die Schwierigkeiten hat, Grundnahrungsmittel und warmes Wasser zu bezahlen. Der Mafia-Kapitalismus mit Wild-West-Zügen ist in der Ukraine noch stärker ausgeprägt als in Russland mit seiner ziemlich starken Zentralregierung. Die ungeheure Korruption der ukrainischen Politik ist sprichwörtlich und außergewöhnlich häufig treiben die ukrainischen Oligarchen persönlich und direkt Politik, statt sich erst überhaupt die Mühe zum Einkauf von Interessenvertretern zu machen. Das ukrainische Parlament hat eine der höchsten Multimillionärsdichten von allen Parlamenten der Erde. Die ukrainische herrschende Klasse sitzt also zu einem beträchtlichen Teil persönlich drin und regiert das Land direkt. Da der ukrainische Mafia-Kapitalismus im Gegensatz zum russischen volkswirtschaftlich und militärisch zu schwach ist, um eine eigene Großmachtpolitik betreiben zu können, müssen die ukrainischen Oligarchenclans zwischen zwei grundlegenden außenpolitischen Ausrichtungen wählen. Entweder enge Anlehnung an Russland und damit die Rolle als Juniorpartner Putins. Oder aber Bruch mit Russland und Integration in den global weitaus stärkeren, von den USA dominierten westlichen imperialistischen Block. Seit der Unabhängigkeit der Ukraine ist die ukrainische Bourgeoisie an dieser Linie entlang gespalten. Mal übernimmt derjenige Teil der Oligarchie die Macht, der den russischen Markt für seine Geschäftsinteressen wichtiger findet, mal derjenige Teil, der den westlichen Markt bevorzugt. Janukowitsch war ein Repräsentant des nach Russland orientierten Teils der Oligarchie. Poroschenko und Selenskyj sind Repräsentanten des auf den Westen orientierten Flügels der Oligarchie. Selenskyj selbst ist dabei das politische Geschöpf des Multimilliardärs Igor Kolomoyskyj, einer schillernden Ikone des ukrainischen Mafia-Kapitalismus. Nach der kapitalistischen Restauration als einer der ersten ukrainischen Bankiers reich geworden, riss Kolomoyskyj sich große Teile der industriellen Substanz der Ukraine unter den Nagel und erreichte ein Vermögen von bis zu 6,5 Milliarden Dollar. In einem Land, in dem das monatliche Medianeinkommen bei etwa 150 Dollar liegt. Von diesem Geld stellte Kolomoyskyj sich in bester Mafia-Manier eine Privatarmee zusammen, mit der er seine Geschäftskonkurrenzen durch Erpressung und nackten Terror aus dem Feld schlug. Gleichzeitig startete er, wie unter ukrainischen Oligarchen üblich, eine politische Karriere, brachte es bis zum Gouverneur der Oblast Dnipropetrovsk und stellte dort eine auf ihn persönlich eingeschworene, von ihm besoldete militärische Formation auf, in das Bataillon Dnipro. Als er sich mit Präsident Poroschenko verkrachte und seines Postens enthoben wurde, sah er sich nach einer politischen Revanchemöglichkeit um und erwählte sich als Marionette den Kabarettisten Volodymyr Selenskyj, der ironischerweise prominent geworden war durch eine Comedy-Serie, in der die haarsträubende ukrainische Korruption karikiert wird. Als Kolomoyskys Mann siegte Selenskyj tatsächlich und zog in den Präsidentenpalast ein. Seit der Revolution von 2014 hat der pro-westliche Teil der ukrainischen Oligarchie durchweg Oberwasser. Mit dieser politischen Abwendung von Russland und Hinwendung zum Westen, die ökonomisch unter anderem mit einem forcierten Ausverkauf des ukrainischen Ackerlandes an westliche Agrarkonzerne und brutale Austeritätsmaßnahmen einherging, um westliche Gläubiger zufriedenzustellen, kam die verstärkte Propagierung einer extrem antikommunistischen, völkischen ukrainischen Nationalidentität. Von den ukrainischen nationalistischen Ideologen wird die Sowjetunion gleichgesetzt mit Russenherrschaft und sich politisch von Russland zu distanzieren bedeutet radikale ideologische Ächtung der sozialistischen Haltung der Sowjetunion. Die ukrainische kommunistische Partei, zeitweise die zweitgrößte Partei der unabhängigen Ukraine, wurde als potenzielle fünfte Kolonne des Nationalfeindes verboten. Positive Bezugnahme auf den Kommunismus und seine Symbole ist in der Ukraine jetzt eine Straftat. Für das Singen der Internationale oder positive Aussagen mit dem Bolschewismus kann man der Ukraine ins Gefängnis kommen. Damit einher gingen und gehen massive Schikanen gegenüber der großen russischsprachigen Minderheiten der östlichen und südlichen Ukraine, die sich gefälligst zu assimilieren und der frisch kreierten ukrainischen Nationalkultur einzufügen haben. Noch kurz vor Beginn der Invasion hat Selenskyj ihren ultranationalistischen Geist atmendes Sprachengesetz erlassen, das den Gebrauch des Russischen stark einschränkt und die russischsprachige Bevölkerung bewusst provoziert und ausgrenzt. Diese strikt antikommunistische und antirussische Nationalideologie der neuen Ukraine fördert das Blühen und Gedeihen eines großen, politisch und militärisch extrem einflussreichen ukrainischen Neonazismus. Der in den Holocaust involvierte ukrainische Faschistenführer Stepan Bandera ist seit 2014 eine Art offiziell gefeierter Staatsheiliger der Ukraine, weil seine Bande viele Rotarmisten umgebracht und die Eigenständigkeit der ukrainischen Nation. Mehrere faschistische Milizen sind nach 2014 offiziell als reguläre Einheiten in die ukrainische Armee integriert worden. Das bekannteste davon ist das von Zelenskys Mentor Kolomoisky finanzierte Azov-Bataillon, das das Emblem einer Waffen-SS-Division als Wappen führt, das Paraden mit Hakenkreuzflagge abhält und in dem internationale Neonazi-Kader dienen. Die Wahlerfolge der ukrainischen faschistischen Bewegung sind zwar bescheiden, doch die besondere politische Konstellation nach 2014 konnte sie aber zahlreiche Schlüsselposten in Armee und Verwaltung übernehmen. In den Organismus keines europäischen Staates sind offene Nazis so tief integriert wie in den der Ukraine. Putins Gewäsch davon, seine Invasion sei eine Entnazifizierungsmission, konnte propagandistisch nur irgendetwas taugen, weil diese Tatsache in der russischen Öffentlichkeit weitaus präsenter ist als in der westlichen, deren Medien den ukrainischen Staat oft bedingungslos verherrlichen, seitdem er zufälligerweise ebenfalls ein geopolitischer Feind Russlands geworden ist. Eine der stärksten politischen Wirkungen von Putins Überfall wird ironischerweise gerade darin bestehen, diesem elenden, ultrakorrupten ukrainischen Mafiastaat gegenüber der eigenen Bevölkerung wie der Weltöffentlichkeit eine Aura des Heroismus zu verleihen, die prowestliche und damit extrem antikommunistische und antirussische Orientierung der ukrainischen Politik zu zementieren und den Vertretern des prowestlichen Flügels der ukrainischen Oligarchie vielleicht auf Jahrzehnte hin eine starke Legitimität zu verschaffen. Putin hat mit seinem Abenteuer wohl den ukrainischen Nation-Building-Prozess vollendet und dafür gesorgt, dass die Ideologie des pro-westlichen Flügels der Oligarchie nun vielleicht auf Generationen hin zur Identität des ukrainischen Staates schlechthin wird. In diesem Krieg kämpfen also die herrschenden Oligarchen-Gangs zweier verkommener Mafiastaaten gegeneinander. Das heißt aber nicht, dass das Kiewer und das Moskauer Regime hier einfach gleich zu beurteilen seien. Die Schuld an diesem Krieg geht gänzlich auf das Konto Putins, der sich in voller Freiheit dafür entschieden hat, diesen brutalen Krieg ohne besonderen Anlass vom Zaun zu brechen, ohne sich um eine diplomatische Erlangung nachvollziehbarer russischer Sicherheitsinteressen überhaupt erst ernstlich bemüht zu haben. Die zigtausenden Toten und die ungeheuren Zerstörungen dieses Krieges sind Verbrechen des russischen Oligarchenregimes. Diese neue Dimension skrupelloser imperialistischer Gewalt muss in denjenigen Teilen der pseudo-antiimperialistischen Linken, die bisher den russischen Imperialismus als vermeintlichen Schutzwall gegen die Aggression des westlichen Imperialismus verteidigt hat, zu einem Bruch und zur Erkenntnis führen, dass der schwächere imperialistische Räuber nicht besser und unterstützenswerter als der stärkere imperialistische Räuber ist. Ja, dass im Gegenteil gerade der schwächere und daher frustriertere imperialistische Räuber noch eher zu unberechenbaren Gewaltakten neigt als der siegessichere, triumphierende Block. Gleichzeitig können Sozialistinnen aber auch nicht ins blau-gelbe Flaggenmeer und die Slava-Ukraini-Chöre einstimmen. Daraus, dass der ukrainische Staat der Angegriffene und der russische der Angreifer ist, folgt nicht, dass der ukrainische Mafiastaat die Interessen der ausgebeuteten Bevölkerung vertreten würde. Und erst recht nicht folgt daraus, dass Linke nun einen eigenen westlichen Imperialismus als Schutzwall gegen den viel böseren russischen Imperialismus verherrlichen dürfen. Der Hauptfeind steht im eigenen Land, schrieb Karl Liebknecht während des Ersten Weltkriegs. Ein Satz, der sich tief in das kollektive Gedächtnis der Linken eingrub. Der Impuls der Metropolenlinken, sich der Mobilisierung gegen den äußeren Feind zu verweigern, kommt nicht von ungefähr. Bei der kapitalistischen Weltgesellschaft handelt es sich nun einmal um eine durch und durch imperiale Ordnung, in der Macht und Einfluss höchst ungleich über die Weltregionen verteilt sind. Dementsprechend geben die kapitalistischen Kernstaaten den Takt vor, nachdem die Weltmarktperipherie zu tanzen hat. Und sie bestimmen in der Regel auch die hegemonialen Deutungsmuster. Noch der von den USA angeführte Krieg gegen das Regime von Saddam Hussein im Irak 2003 folgte diesem wohlvertrauten Drehbuch. Allerdings markiert er zugleich einen historischen Wendepunkt. Den USA und ihren Verbündeten gelang es zwar, im Handumdrehen die marode irakische Entwicklungsdiktatur militärisch niederzuwerfen, dafür geriet die politische Neuordnung zum Fiasko. Das ideologische Sendungsbewusstsein, mit dem der Westen in den 90er Jahren noch als selbsternannter Weltpolizist in seine Menschenrechtskriege zog, ist ihm seither gründlich abhanden gekommen. Nicht, dass der Westen nicht mehr in der Lage wäre, die Suprematie seiner Wirtschaftsinteressen global durchzusetzen. Auf diesem Terrain fordern die Putins, Lukaschenkos und Erdogans die USA und die EU-Staaten wohlweislich erst gar nicht heraus. Auch die siegreichen Taliban verwandelten sich nach ihrem Triumph 2021 sofort in Bittsteller und baten unter anderem die deutsche Regierung um humanitäre Hilfe. Umso martialischer ist ihr Auftreten auf identitätspolitischem Gebiet. Autokraten jeder Couleur werfen sich in die Pose antiimperialistischer Kämpfer und verbitten sich lautstark jede westliche Bevormundung, während sie gleichzeitig versuchen, mit dem Westen ins Geschäft zu kommen. Wäre der einzige Preis für diese merkwürdige Form von Kooperation und Konfrontation, dass der Westen Prestige verliert, könnte man das Ganze getrost als für emanzipationsorientierte Linke irrelevantes Schmierentheater betrachten. Dummerweise sind die eigentlichen Opfer der Konfrontation aber ganz woanders zu suchen. Die autoritären Machthaber spielen über Bande. Sie suchen den Konflikt mit dem Westen, um die Kontrolle über die eigene Bevölkerung zu sichern. Über die Auseinandersetzung mit dem Westen wollen sich die Regime in Russland und andernorts die Legitimität zurückholen, die sie in der von Korruption und sozialem Elend zermürbten Gesellschaft längst verloren haben. Man will die Beziehungen auf folgende Geschäftsgrundlage stellen. EU und USA sollen auf das Menschenrechts- und Demokratiegesäusel verzichten und den autoritären Regimen ihre Macht und die freie Verfügungsmacht über die eigene Bevölkerung lassen. Dann ist der friedliche Interessenausgleich kein Problem mehr. Im Fall der ehemaligen Großmacht Russland wird die Sache dadurch verkompliziert, dass es dem Putin-Regime nicht genügt, das eigene Land im Würgegriff zu behalten. Um der russischen Bevölkerung einzubläuen, Widerstand sei zwecklos, verfolgt es für das Gebiet der ehemaligen Sowjetunion eine Art Zero-Demokratie-Strategie. Aus Angst vor Ansteckung hat sich Putin-Russland in einen Hort präventiver Konterrevolution verwandelt. Ob Kirgisien, Belarus oder Kasachstan, sobald im ehemaligen sowjetischen Machtbereich eine Kleptokratie ins Wanken gerät, naht die Rettung in Gestalt russischer politischer Unterstützung oder gar russischen Militärs. Die baltischen Staaten lassen sich schwerlich wieder zurückholen und auch die Ukraine hat sich mit der sogenannten Orangenen Revolution dem russischen Zugriff entzogen. Umso wichtiger ist es, sie wenigstens zu destabilisieren. Ohne die Absetzbewegung wäre die Krim nie annektiert worden und gäbe es heutzutage keinen russischen Truppenaufmarsch und keinen Krieg. Teile der bürgerlichen Presse schreiben angesichts des Ukraine-Konflikts von neosowjetischem Imperialismus. Diese Etikettierung verschleiert mehr als sie erklärt, schon weil die Paradoxie nicht deutlich wird, die das Verhältnis Russlands zu seinen Nachbarn kennzeichnet. Die ausgeprägte Aggressivität der Politik der russischen Machthaber entspricht der Schwäche des Regimes und ist Ausdruck der Zerrüttung der russischen Gesellschaft. Außerdem legt die Verwendung des Begriffs Imperialismus nahe, es ginge der russischen Führung darum, zur Stärkung des eigenen ökonomischen Potenzials andere Länder und deren Ressourcen unter direkte Kontrolle zu bekommen. In Wirklichkeit sind die Stützung des von westlichen Sanktionen betroffenen belarussischen Regimes und die Einverleibung der Krim Zuschussgeschäfte ohne Aussicht auf Amortisation. Sollte die russische Führung tatsächlich versuchen, die Ukraine zu annektieren, wäre das auch ohne westliche Sanktionen für die Besatzungsmacht ruinös. Auch Teile der Linken sprechen gern von Imperialismus. Allerdings meinen sie damit meist nicht Russland, sondern den Westen. Die Osterweiterung von EU und NATO soll das Ergebnis einer planmäßigen Landnahme sein. Diese Deutung projiziert die Regeln, nach denen die Weltpolitik im späten 19. Jahrhundert funktionierte, ins frühe 21. Jahrhundert. Selbstverständlich gibt es in den NATO-Staaten und in der EU Kreise, die sich für die Osterweiterung einsetzten. Selbstverständlich gibt es Einzelkapitale, die von ihr profitierten. Die treibenden Kräfte waren aber keineswegs in den westlichen Metropolenländern zu suchen, sondern in den peripheren Staaten. In den baltischen Ländern und der Ukraine galt und gilt vielen nach dem Kollaps des Realsozialismus die Juniorpartnerschaft mit den USA und den EU-Kernstaaten als einzige Perspektive. Sie drängt es in die entsprechenden Institutionen. In den westlichen Kernstaaten herrschte darüber keineswegs einhellige Begeisterung. Vor allem in der EU betrachteten die alten Mitglieder die neuen eher als potenzielle Belastung. Demokratisches Sendungsbewusstsein und die Befürchtung, der Zuwachs könnte die Clubkasse allzu sehr strapazieren und die Funktionsfähigkeit der EU gefährden, hielten sich die Waage. Was die NATO angeht, so hatte diese mit dem Ende der Blockkonfrontation ihren Existenzgrund verloren. Sie hätte sich deshalb Anfang der 90er Jahre entweder auflösen oder Russland die Aufnahme anbieten sollen. Solange sie als genuin westliches Militärbündnis weiter existierte, war es für die westbindungssuchenden Länder nur logisch, in die NATO zu drängen. Wenn man in diesem Zusammenhang von Imperialismus reden will, dann muss man auch dessen paradoxe Form betonen. Er entsprang weniger dem Drang der Altmitglieder nach Eroberung und Ausdehnung, als vielmehr dem Wunsch der Neuen nach Aufnahme in den Club der Auserwählten. Selbst die USA haben ihren Traum von einer unipolaren Welt inzwischen begraben. Sie wollen sich auf ihren Hauptgegner konzentrieren. Und der sitzt nicht in Moskau, sondern in Peking. Die russische Propaganda erklärt die Westorientierung ehemaliger realsozialistischer Staaten zum Ergebnis einer systematischen Einkreisungspolitik. Auf diese Weise kann sie an die nationale Identität appellieren und davon ablenken, wie sehr ein großrussischer Mafia-Kapitalismus à la Putin weite Kreise der Bevölkerung in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion abschreckt. Allerdings dokumentiert die russische Regierung mit ihrem aggressiven Vorgehen, dass sie dem Westen das Gegenteil dessen unterstellt, was sie ihm vorwirft. Nur weil das Putin-Regime genau weiß, wie begrenzt das Interesse des Westens an seiner östlichen Peripherie ist, sucht es die Konfrontation. Ob das Kalkül aufgeht? Die emanzipativen Kräfte stehen vor einer ganz anderen Herausforderung. Der Universalismus der westlichen Werte, der sich schon immer selbst dementierte, ist ausrangiert. Ob man sich im Westen mit Putin arrangieren oder sein Konfrontationsspiel mitspielen will, beide Lager eint die realpolitische Orientierung. Der Abschied vom liberaldemokratischen Sendungsbewusstsein macht die Welt aber keineswegs zu einem besseren, sondern zu einem noch gruseligeren Ort. Nach dem Zusammenbruch des Realsozialismus lautete die liberale Mär, Demokratie und Marktwirtschaft würden den Mitgliedern der Weltgesellschaft den Weg zu Freiheit und Wohlstand eröffnen. Diese Illusion hat sich jämmerlich blamiert. Das darf aber nicht heißen, dass der Anspruch aller auf Selbstbestimmung und Teilhabe am gesellschaftlichen Reichtum auf dem Müllhaufen der Geschichte landet. Schon der Versuch, die Folgen der sich in der Ukraine entfaltenden Katastrophe annäherungsweise zu ermessen, kann Schwindelgefühle aufkommen lassen. Der Krieg wird in der westlichen Öffentlichkeit als ein Epochenumbruch wahrgenommen, als der Beginn einer neuen Ära abermaliger Blockkonfrontation zwischen bürgerlichen Demokratien und autoritären Regimes. Doch eigentlich kulminieren in ihm langfristige krisenhafte Prozesse, die sich nun gewaltsam entladen. Der Krieg stellt somit den Umschlag von Quantität in Qualität dar. Widersprüche, die sich zuvor in beständig an Intensität zunehmenden Entwicklungen äußerten, eskalieren nun. Am augenfälligsten ist die hysterische Projektionsleistung, mit der die westliche liberale Öffentlichkeit ihre eigene autoritär-anomische Erosion auf ein neues Reich des Bösen, auf Russland und China, projiziert. Die russische Staatsoligarchie mit Präsident Putin an der Spitze wird als ein dämonisches Gegenprinzip imaginiert, das nichts zu tun habe mit den kapitalistisch-liberalen Demokratien in den westlichen Zentren des Weltsystems. Während zugleich angesichts des sich verschärfenden geopolitischen Konflikts ähnliche Methoden Anwendung finden, deren wegen Russland in der Vergangenheit angeprangert wurde. Die staatlichen russischen Propagandasender wurden in der EU verboten. Öffentliche Unterstützung des russischen Angriffskriegs kann in Tschechien und der Slowakei aufgrund bereits bestehender Gesetze mit Gefängnisstrafen geahndet werden. Das gigantische Rüstungsprogramm in Deutschland eifert den russischen Rüstungsbemühungen nach. Die anachronistische Idee, wonach unsere Armeen die westliche Freiheit schützen würden, verkennt nicht nur die sich im Westen ebenfalls längst vollziehende Enddemokratisierung, wie sie in Deutschland in den vergangenen Jahren in den Verschärfungen der Landespolizeigesetze zum Ausdruck kam, sondern auch die faschistischen Umtriebe und anomischen Tendenzen im Staatsapparat und in den Streitkräften des Westens selbst. Von Putschplanungen in der Bundeswehr bis zum beständig wiederkehrenden Nazi-Einzelfall in der Polizei. Der Westen wird bei seiner als Werte- und Systemkampf imaginierten Konfrontation mit der Russischen Föderation und ihren Satellitenstaaten diesen ähnlicher werden. Die Wechselwirkung von autoritärer Staatsformierung und anomischer Staatserosion, wie sie sich in der hochkorrupten russischen Staatsoligarchie manifestiert, stellt eine Verlaufsform des kapitalistischen Krisenprozesses dar, der in der Semiperipherie nur weiter vorangeschritten ist als in den westlichen Zentren. Der derzeitige Konflikt lässt sich möglicherweise auf den Begriff des Krisenimperialismus bringen. Während der Imperialismus in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in eine Phase der globalen Expansion der Kapitalverwertung getreten war, findet die derzeitige Konfrontation zwischen den morschen Staatsapparaten in einer Phase der Kontraktion des Verwertungsprozesses statt, dem wegen des globalen Produktionsniveaus die Perspektive auf ein neues Akkumulationsregime, wie zuletzt im Fordismus, fehlt. Es ist wie ein Kampf auf der Titanic, bei dem die ökonomisch unterlegenen Staatsmonster sozioökonomisch dauerhaft absteigen oder sogar drohen, sich langfristig in gescheiterte Staaten zu verwandeln. Der Begriff eines neuen Kalten Kriegs mit seiner klaren Blockkonfrontation ist trügerisch, da auch innerhalb des Westens die krisenbedingte Konkurrenz weiter wirkt. Etwa zwischen den USA und Deutschland oder auch innerhalb der EU zwischen Frankreich und Deutschland, dessen Rüstungsprogramm die Regierung in Paris als eine Bedrohung ihrer militärischen Überlegenheit im Rahmen der Europäischen Union wahrnehmen könnte. Schon einmal, mitten im Kalten Krieg, hatte Frankreich der NATO den Rücken gekehrt. Auch die russische Invasion der Ukraine ist ein Ergebnis dieser Situation. Das ökonomisch immer weiter hinter den Westen zurückfallende Russland ist bemüht, seinen Status als Großmacht durch blanke militärische Gewaltanwendung aufrechtzuerhalten. Nachdem Russland den 2014 vom Westen unterstützten Umsturz in der Ukraine nicht durch ähnliche Methoden indirekter Intervention hatte revidieren können. Russland verliert mit seiner vor allem auf Rohstoffexport aufbauenden Wirtschaft im postsowjetischen Raum immer weiter an Einfluss, während die imperiale Konzeption Putins, der Aufbau eines fossilen Rohstoffimperiums, durch die angestrebte Energiewende im Westen obsolet zu werden droht. Das Wasserstoffbüro, das die deutsche Außenministerin Baerbock bei einem Besuch in Kiew im Januar 2022 eröffnete und das die Ukraine dabei unterstützen sollte, zum Lieferanten von sogenanntem grünem Wasserstoff für die EU zu werden, symbolisierte geradezu die russischen Ängste vor dem krisenbedingten Abstieg. Die russische Führung schätzte die Kosten einer weiteren Erosion der eigenen Einflusssphäre im postsowjetischen Raum offenbar als höher ein, als die von ihr anscheinend sträflich unterschätzten Kosten des nun geführten Kriegs. Das Worst-Case-Szenario der Auseinandersetzung in der Ukraine stellt der Atomkrieg dar, der wegen des hohen Einsatzes in diesem blutigen Kampf, bei dem Russland seine Stellung als imperiale Macht in seiner historischen Einflusssphäre durchsetzen will, nicht mehr ausgeschlossen werden kann. Für Russland ist der Waffengang bereits jetzt in vielerlei Hinsicht ein Debakel, das sich zu einer Katastrophe ausweiten könnte. Obwohl die russische Armee den Krieg letztlich militärisch gewinnen dürfte, wurden die Prognosen selbst westlicher Militärexperten, die Kiew binnen weniger Tage fallen sahen, nicht zuletzt wegen der offenbar unzureichenden Modernisierung der russischen Streitkräfte, weit verfehlt. Der Verlauf des Krieges lässt das ökonomisch schwächelnde Russland auch militärtechnisch schwächer erscheinen, als es auf dem Papier den Anschein hatte. Russland gerät so endgültig in die Rolle eines Juniorpartners im wegen der heftigen westlichen Wirtschaftssanktionen nun unausweichlichen Zweckbündnis mit China. Denn um mehr handelt es sich hier nicht. Hinzu kommen die sozialen und ökonomischen Folgen der historisch beispiellosen westlichen Sanktionen, die den Charakter eines totalen Wirtschaftskriegs annehmen, wie es der französische Finanz- und Wirtschaftsminister ausdrückte, und welche mittelfristig die Stabilität der sogenannten Machtvertikale des russischen Regimes gefährden könnten. Der die Invasion beantwortende ökonomische Krieg dürfte zudem die weltweite Stagflationsdynamik verstärken, die eine Folge der stets wachsenden Verschuldung der vergangenen Dekaden und insbesondere des Krisenschubs von 2020 ist, als der Zusammenbruch der Weltwirtschaft mittels beispielloser Gelddruckerei der Notenbanken mühsam verhindert werden konnte. Die bereits hohe Inflation dürfte wegen der Preisexplosion bei vielen fossilen Energieträgern und Rohstoffen weiter steigen. Sie ist selbst ein Modus der unausweichlichen Entwertung des Werts. Nahezu alle Weltregionen müssen mit einer Konjunkturabkühlung oder Rezession rechnen, die vor allem in den hochverschuldeten Währungsräumen wie etwa der Eurozone abermals Finanzcrashs nach sich ziehen könnte. Hinzu kommt die Belastung der globalen Lieferketten durch Krieg und Sanktionen, was die Preise zusätzlich ansteigen lassen dürfte. Da Russland und die Ukraine wichtige Exportländer von Getreide sind und zusammen beispielsweise für fast 30% der weltweiten Weizenexporte sorgen, dürfte dieser Krieg zu einer Zunahme des Hungers und lebensbedrohlicher Mangelernährung in vielen Regionen des globalen Südens führen, die ohnehin im Verlauf der Covid-19-Pandemie enorm verelendet sind. Dies in Wechselwirkung mit der sich voll entfaltenden Klimakrise, die in vielen Regionen, zum Beispiel in den USA, Spanien, Nordafrika oder Brasilien, für Dürren, Wassermangel und miserable Ernteerträge sorgt. Und zuletzt dürfte der Krieg auch den Zerfall der krisenbedingten und opportunistischen Teile der deutschen Linken beschleunigen, die sich bereits jetzt entlang dem ideologischen Frontverlauf sortieren. In Putin-Apologeten um Sarah Wagenknecht und Medien mit Querfront-Tendenzen, die sich trotz ihrer blamablen Friedensprognose vor dem Krieg bereits wieder schamlos in Apologetik des putinschen Russland üben. Und in NATO-Anhänger und Jubelperser hohler westlicher Werte, die mit der abgestandenen bürgerlich-liberalen Ideologie ein letztes Mal hausieren gehen, bevor auch die westlichen Staaten in Barbarei versinken. Das waren 2 Stunden Sachzwang FM. Die Nerven liegen blank. Stimmen zum Ukraine-Krieg. Mit Beiträgen von Helmut Dahmer, Maxim Kasakow, Jörn Schulz, Rainer Trampert, Peter Kurich, Fabian Lehr, Ernst Lohoff und Thomas Kurnitsch. Auf Wiederhören.